Kapitel 16 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 16. Ein irdisches Paradies und seine Bewohner. Kurze Zeit vor meinem Aufbruch von Khartoum hatte ich die erste Kunde von dem Dasein eines Volkes namens Monbuto erhalten, das im Süden der Niamniam leben sollte. Ich hatte das Glück, meine Reise bis in das Gebiet dieses merkwürdigsten aller Völker Afrikas auszudehnen, das sich in Wirklichkeit Mangbatu nennt. Seit meinem Besuch sind verschiedene europäische Reisende zu diesem Land vorgedrungen. Besonders Dr. Wilhelm Junker hat dort eingehende Forschungen angestellt. Eine Zusammenstellung all dessen, was bis 1909 über die Mangbatu berichtet worden ist, hat der Belgier van Overberg gegeben. Die Mangbatu sind umgeben von ganz anders gearteten Rassen und befinden sich eingekeilt in ein Geschiebe von Stämmen der untersten Stufe der Kulturentwicklung, die sich beständig bekriegen und von denen eins das andere allmählich verdrängt. Van Overberg fasste die Entwicklungsgeschichte des Volkes dahin zusammen. Vor Ankunft der arabischen Händler bildeten die Mangbatu ein machtvolles Gemeinwesen. Es umfasste zwei Klassen, die Unterworfenen, die mehr oder minder Ureingesessene waren, und die Eroberer, die eine Art Aristokratie bildeten. Die Sieger zwangen ihre Sitten und Gebräuche den anderen auf. Nach einiger Zeit vollzog sich eine Verschmelzung und heute sind die ehemals Unterworfenen stolz darauf, sich Mangbatu zu nennen. Sie besitzen auch den Stolz der höheren Rasse und erfreuen sich des Vorzugs des ihr zukommenden Ansehens. Zwei Häuptlinge teilen sich in die Herrschaft. Wir können sie Könige nennen. Denn ihre Macht erstreckt sich weit über die von Mangbatu bevölkerten Gebiete hinaus. Den östlichen Teil beherrscht Dikbera, den westlichen, weit umfangreicheren Munsa mit Unterhäuptlingen, die sich mit einem ähnlichen Gepräge umgeben wie der König. Im weiteren Halbkreis wohnen im Süden um das Land der Mangbatu herum eine Anzahl Völker von ausgesprochener Negerrasse, die von den Mangbatu mit dem Gesamtnamen Monfu bezeichnet werden. Von diesen Stämmen muss indes das rings eingeschlossene, zwergartige Volk der Akka ausgenommen werden, die in Südwestgrenznachbarn sind. Das Mangbatu-Land ist ein irdisches Paradies. Endlose Bananenpflanzungen bedecken die Gehänge der sanft gewellten Talniederungen. Die Ölpalme bildet ausgedehnte Haine an den Ufern der Bäche und Flüsse und baut schattige Dome über den idyllischen Behausungen der Eingeborenen. In dem Land, das eine durchschnittliche Meereshöhe von 700 bis 800 Metern hat, wechseln beständig tief eingekesselte Bäche und Flüsse mit sanft ansteigenden Höhen, die bis zu 100 Metern über die Talsohle ansteigen können. In der Tiefe der Niederung bilden Bäume von erstaunlicher Höhe mächtige Bestände. Das Volk knüpft sein Dasein an die fast mühelose Gewinnung von Baumfrüchten und Erdknollen und verschmäht den Anbau des Getreides. Nur dem Mais wird einige Aufmerksamkeit geschenkt. Der Anbau der Banane macht wenig Mühe. Man steckt die jungen Schößlinge in das vom Regen erweichte Erdreich, die alten Stauden sterben von selbst ab und die Pflanzung ist bestellt. Das Stecken der mehlliefernden Wurzelknollen von Maniok, von süßen Bataten, Yams und Kolokasien erfordert ebenso geringe Mühe. Von großer Bedeutung für die Ernährung ist der Maniok. Der Anbau der süßen Bataten ist ebenfalls sehr verbreitet. Die Grundlage der Nahrung ist jedoch die Banane. Diese wird meist noch grün getrocknet, zum Mehl zerrieben und zu Mus gekocht. Die im Reifezustand gedörrte Frucht ist ein Leckerbissen und den besten Datteln vergleichbar. Weinartige Getränke sah ich nur selten aus der Banane herstellen. Ich habe mir aber selbst solche mit Erfolg bereitet. Der Anbau der Ölpalme wird südlich vom Uele im großen Umfang betrieben. Dieser Baum ist bisher weder angepflanzt noch wild in einer zum Nilgebiet gehörenden Gegend aufgefunden worden. Er bietet daher wie die Kolanuss einen Beweis für den westafrikanischen Charakter des Landes. Viehzucht ist dem Mangbattu fremd. Den Fleischbedarf deckt ausgiebig die Jagd, die vorzugsweise auf Elefanten, Büffel, Wildschweine und große Antilopen betrieben wird. Die zu gewissen Jahreszeiten in Mengen erbeuteten Fleischvorräte werden meist in getrocknetem Zustand aufbewahrt. Die Mangbattu werden also keineswegs durch Fleischmangel zur Menschenfresserei getrieben. Auch die Menge der Hühner ist nicht zu unterschätzen, ebenso die Zahl der Hunde. Ein weit verbreiteter Vogel ist der graue Papagei, dessen hochrote Schwanzfedern die Eingeborenen als Kopfputz verwerten. Auch seines wohlschmeckenden Fleisches wegen wird ihm sehr häufig nachgestellt. Im Übrigen ist die Jagd auf Vögel von geringem Belang. Auch Fische wandern reichlich in die Kochtöpfe. Während den Weibern die Bestellung des Bodens obliegt, verbringen die Männer ihre Tage in Müßiggang, solange sie weder durch Jagd noch durch Krieg vom Heim ferngehalten sind. Tabakrauchend sitzen sie schon zu früher Morgenstunde behäbig auf ihren schönen Bänken im Schatten der Ölpalmen, die Beine lang vor sich hingestreckt und den Arm gestützt auf das als Lehne dienende Holzgestell. Die Mittagszeit verplaudern sie in den offenen, kühlen Hallen, die als Versammlungsplätze dienen. Die Töpferei wird ausschließlich von Weibern ausgeübt, während das Schmiedehandwerk wie üblich auf die Männer beschränkt ist. Mit Holzschnitzerei und Korbflechterei sind beide Geschlechter vertraut. Im Gegensatz zu dem züchtigen, zurückhaltenden Wesen der Nyamnyam-Frauen sind die Weiber der Mangbattu ausnahmslos von einer überraschenden Zudringlichkeit und Ungebundenheit. Ihren Männern gegenüber beanspruchen sie einen hohen Grad von Selbstständigkeit. Die Vielweiberei scheint schrankenlos zu sein. Auf eheliche Treue gibt der Mangbattu wenig. Ich konnte mich davon täglich im Lagerleben der Nubier überzeugen. Große Sorgfalt scheinen die Eingeborenen auf die Zubereitung der Speisen zu verwenden, die alle mit dem rohen, ziegelroten Öl der Ölpalme versetzt zu werden pflegen. Das Palmöl besitzt in den ersten Tagen einen angenehmen Geschmack, der aber bald ins Ranzige übergeht. Aus den Kernen wird ein schlechtes Öl gewonnen, das als Beleuchtungsmittel Verwendung findet. Auch Erdnüsse und Sesam liefern den Mangbattu reichlich Fettvorräte. Sogar aus den fetten Leibern der männlichen Termiten wird ein nicht übel schmeckendes Öl gesotten. Ganz allgemein in Gebrauch ist Menschenfett. Der Kannibalismus der Mangbattu übertrifft den aller bekannten Völker in Afrika. Das Fleisch der im Kampf Gefallenen wird auf der Waldstadt verteilt und zum Transport nach Hause hergerichtet. Die lebendig Eingefangenen werden von den Siegern erbarmungslos vor sich hergetrieben, um später als Opfer wilder Gier zu fallen. Die erbeuteten Kinder wandern als besonders delikate Bissen in die Küche des Königs. Es ging das Gerücht, dass für ihn fast täglich kleine Kinder geschlachtet würden. Mir selbst sind allerdings nur Zweifel bekannt, dass ich die Mangbattu dabei überraschte, Menschenfleisch als Speise herzurichten. Sichtbare, untrügliche Anzeichen von Kannibalismus fanden sich aber auf Schritt und Tritt. Munsa erklärte offen, da Menschenfresserei für uns ein Gräuel sei, werde sie, solange wir anwesend seien, verheimlicht. Die Mangbattu bieten nicht das erste Beispiel, dass oft gerade solche Völker Menschenfresser sind, die sich durch ihre höhere Entwicklungsstufe von solchen unterscheiden, die den Genuss von Menschenfleisch verabscheuen. Sie sind eine edlere Rasse, ein Volk, das sogar einen gewissen Nationalstolz an den Tag legt, reich begabt wie wenige Bewohner der afrikanischen Wildnis. Die Nubier, die einige Jahre bei den Mangbattu gelebt haben, wissen nicht genug zu rühmen von ihrer Zuverlässigkeit im freundschaftlichen Verkehr und von ihrer im Staatsleben offenkundigen Ordnung und Sicherheit. Auch hinsichtlich ihrer kriegerischen Tüchtigkeit scheinen die Nubier ihnen ein Übergewicht zuzuerkennen. Die Macht des Herrschers erstreckt sich viel weiter als die der Nyamnyam-Fürsten. außer dem stets ihm vorbehaltenen Elfenbein, werden auch regelrecht Abgaben von Bodenerzeugnissen erhoben. Ein Tross von Trabanten umgibt neben der besonderen Leibwache beständig den Herrscher, und groß ist die Anzahl der Beamten und Ortsvorsteher, die die königliche Macht zur Geltung bringen. Nach den Unterhäuptlingen, die aus der großen Schar der leiblichen Königsbrüder genommen werden, haben die vornehmsten Reichsräte den nächsten Rang inne. Es sind ihrer fünf. Erstens der Waffenmeister, zweitens der Zeremonienmeister, drittens der Küchenmeister und oberste Lagerverwalter, viertens der Hausmeister über alle königlichen Frauen, fünftens der Dolmetscher im Verkehr mit den fremden und benachbarten Herrschern. Munsa verlässt nie seine Residenz, ohne von einem mehrere hunderte zählenden Tross umgeben zu sein. 80 Frauen von jugendlichem Alter bewohnen mit ihren Sklavinnen ebenso viele Hütten, die in einem weiten Kreis um die königlichen Palasthallen und Privatwohnungen erbaut sind. Sie umschließen einen großen, wohlgesäuberten Freiplatz. In mächtigen Hallen versammelt Munsa die Vornehmen zur Ratsversammlung. Dort erteilt er Audienz und feiert die Feste in großartigster Weise. Die königlichen Frauen bilden mehrere Klassen. Die Älteren bewohnen in gewissem Abstand von der Residenz eigene Dörfer, denn ihre Anzahl geht in die Hunderte. Die Privatwohnung des Königs besteht aus einer Gruppe von Hütten, die von einem Palisadenzaun umfriedigt und von wohlgepflegten Baumpflanzungen beschattet wird. Für jede seiner täglichen Arbeiten ist eine eigene Hütte bestimmt. Ausschließlich zur Bereitung seiner Speisen ist abwechselnd eine seiner Frauen beauftragt. Munsa pflegt stets allein zu speisen. Niemand darf den Inhalt seiner Schüsseln zu sehen bekommen, und alles, was er übrig lässt, wird in eine eigens dazu bestimmte Grube geschüttet. Was der König berührt hat, gilt als heilig. Nicht einmal von dem Feuer, das vor seinem Sitz brennt, dürfen Gäste eine Kohle nehmen, um sich die Pfeife anzustecken. Es wurde behauptet, ein solcher Versuch würde vom König sofort mit dem Tod bestraft. Der Kleidervorrat des Königs beansprucht allein mehrere Hütten. In der einen gewahrte ich nichts als Hüte und Federschmuck. Dann folgte eine Hütte, in der bündelweise Felle und tausenderlei Zierate aufgehängt waren. Zu langen Schnüren aufgereiht sah man die Zähne seltener Tiere hängen, Reißzähne des Löwen, von denen ich über hunderte an einem einzigen Schmuckgehänge zählte, bildeten ein kostbares Erbstück. In einer kleinen Kegelhütte zeigte man mir den königlichen Abort, den einzigen, der mir in Zentralafrika zu Gesicht gekommen ist. Es war eine Senkgrube, deren Verschluss einen Spalt freilässt, und entsprach ganz den in türkischen und arabischen Häusern vorhandenen Einrichtungen. An einem anderen Tag wurde ich in die Rüstkammer geführt. Die Waffenvorräte bestanden hauptsächlich aus zusammengeschnürten Packen von 200 bis 300 Lanzen, Säbelklingen und Hackmesser waren haufenweise aufgeschichtet. Hier wurden auch die Prunk- und Luxuswaffen aufbewahrt, hauptsächlich riesige Lanzen. Schaft und Spitzen waren aus reinem Kupfer geschmiedet und aufs prächtigste poliert. Die Vorratskammern und Kornlager befanden sich unter wohlgezimmerten, regendichten Dächern. Hier verbringt Munsa einen Teil seiner Zeit, um die Einteilung und Anordnung der Vorräte selbst zu überwachen. Die Mangbattu zeichnen sich vor fast allen bekannten Völkern Zentralafrikas durch ihre hellere Hautfarbe aus, deren Grundton der des gemahlenen Kaffees ist. Von den Yamyam unterscheiden sie sich ferner durch geringere Muskelfülle, ohne indes den Eindruck der Schwächlichkeit zu machen. Auch haben sie bei gleicher Fülle des Haupthaars einen weit stärker entwickelten Bartwuchs. Wenigstens 5 von 100 sind mehr oder minder blondhaarig. Dieses Blond hat indes nichts mit dem unsrigen gemein. Es ist von unreiner Färbung. Die Gesichtsbildung erinnert in vielen Fällen an die semitischer Völker. Namentlich weicht die schmälere Nasenbildung von der übrigen Negerrassen häufig auffallend ab. Auch tritt die Adlernasenform oft auf. Dank ihrer völligen Abgeschlossenheit sind ihnen gewebte Stoffe aller Art unbekannt geblieben. Ein Feigenbaum von eigener Art, der bei keiner Hütte fehlt und dessen Rindenbast im natürlichen Zusammenhang zu einem dauerhaften, wollartigen Zeug verarbeitet werden kann, liefert den einzigen Bekleidungsstoff. Wenn der Stamm Mannesstärke erreicht hat, ist die Rinde am brauchbarsten. Man entschält den ganzen Stamm 1,5 Meter lang vermittels zweier Ringschnitte, ohne dass dadurch ein Absterben verursacht wird. Durch Wässern und Klopfen verstehen es die Mangbattu, der Rinde ganz das Aussehen eines dichten, sehr geschmeidigen Gewebes zu geben. Mit einem Gürtelstrick zusammengehalten, bekleidet ein solches Rindenstück in seltsamem Faltenwurf den Körper, von den Knien bis zur Brust. Die Kunst des Webens braucht dabei nicht in Anspruch genommen zu werden. Als deren erster Versuch konnte die Anfertigung von Binden und Zeugstreifen betrachtet werden. Nie tragen die Mangbattu Felle im Gürtel. Die Frauen gehen fast völlig nackt, bis auf ein handgroßes Stück Bananenlaub oder Rindenstoff. Außerdem bemalen sie sich den ganzen Körper auf das sorgfältigste mit dem schwarzen Saft aus der Frucht einer Gardenia. Tätowierte Figuren verlaufen bandartig in der Richtung der Achseln über Brust, Oberarm und Rücken der Weiber. Die Bemalung bietet dem Beschauer eine unerschöpfliche Mannigfaltigkeit der verschiedensten Muster. Die Männer bedienen sich einer Art Schminke aus gepulvertem Rotholz, indem sie die pulverisierte, mit Fett zusammengeriebene Masse gleichmäßig einreiben und über den Körper verteilen. Die Haartracht ist bei Männern und Weibern dieselbe und besteht aus einem langen zylindrischen Haarwulst, der durch ein Rohrgestell im Inneren festgehalten, in schräger Richtung nach hinten emporstarrt. Die in fein geflochtenen Strähnen über die Stirn gezogenen Haare des Vorderkopfes werden oft durch erborgtes Haar von den im Krieg gefallenen oder durch gekauftes Haar ersetzt. Die Männer setzen auf den Wulst einen Strohhut mit Federbusch. Die Frauen pflegen ausnahmslos den Haarwulst freizutragen. Nur geziert mit kleinen Haarnadeln, auch mit Kämmen versehen, die man aus Stacheln des Stachelschweins zusammensetzt. Eine mir wegen der Haartracht verborgen gebliebene künstliche Verlängerung des Hinterhauptes zu fast kegelförmiger Gestaltung, die durch fortgesetzte, bereits am Säugling vorgenommene Umschnürung des Schädels bewirkt wird, ist bei vielen Mangbattu vorhanden und wurde später von Dr. Wilhelm Junker und Professor Schubotz beobachtet. Die einzige Verstümmelung des Körpers, die ich hatte wahrnehmen können, besteht in einer Durchlöcherung der inneren Ohrmuschel, um einen Stab von der Größe einer Zigarre durchstecken zu können. Die Beschneidung wird im ganzen Land, wie bei Mohammedanern, geübt. Vielfältig ist die Bewaffnung. Sie führen Schild, Lanze, Bogen und Pfeile, im Gürtel sichelartig gekrümmte Messer, Sichelschwerter, deren Schneide an der einwärtsgehenden Seite angebracht ist. Andere bedienen sich großer Dolche und spatelförmiger Hackmesser. Der Trumbasch, das Wurfeisen der Niamniam, ist nicht gebräuchlich. Das Schmiedehandwerk nimmt unter ihren Kunstfertigkeiten eine hervorragende Stellung ein. Kneifzangen, Feilen und Hämmer unserer Art fehlen, aber die Mangbattu sind ihren Nachbarn durch die Anwendung anderer Werkzeuge überlegen. Sie sind die einzigen, die statt eines Ambosses von Stein sich eines solchen von Schmiedeeisen, wenn auch im Kleinen, bedienen. Mit dem Meißel wird jede Waffe in den Umrissen geformt und dann durch Hämmern die Schneide angebracht. Unsere Feilen ersetzt ihnen ein feinkörniger Sandstein oder eine Gneisplatte, an denen die Waffen gewetzt und geschärft werden. Dem im Handel befindlichen Eisen wird gewöhnlich nicht eine Form gegeben, in der es das gemünzte Geld ersetzt, wie dies zum Beispiel bei den Bongo geschieht. Als Geld könnte man höchstens die großen halbkreisförmigen Eisenbarren betrachten, die sich im Schatz des Königs befinden. Faustgroße Eisenklumpen bilden das Rohmaterial. Die Gewandtheit, mit der der Schmied in kürzester Zeit aus einem solchen Stück Spaten oder Lanzen zu formen weiß, ist außerordentlich. Ihr Meisterstück sind die feinen Eisenketten, die als Schmuck getragen werden. Nach dem Urteil Sachverständiger haben diese Gebilde einer primitiven Kunst keinen Vergleich mit den Erzeugnissen unserer gewöhnlichen Schmiede zu scheuen. Fast alle künstlichen Zierate werden aus Kupfer hergestellt. Am häufigsten findet es in Gestalt meterlang ausgezogener, flachgeschlagener Drähte Verwendung, um die Griffe an Säbeln und Messern, die Lanzenschäfte und Bogen zu umwickeln. Lange Halsketten von Kupfer sieht man häufig, und Kupferbeschlag fehlt weder an den aus Büffelhaut geschnittenen Ringen noch an den dicken Gürtelriemen. Vornehme Eingeborene lassen sich eigens aus Kupfer geschmiedete Prunkwaffen anfertigen. Unglaubliche Mannigfaltigkeit herrscht in den Formen der Lanzen und Pfeilspitzen. Die gleichmäßig angeordneten Widerhaken, Zacken und Dornen, die an ihnen in Mengen angebracht zu werden pflegen, sind von tadelloser Vollendung. Alle Klingen, Lanzen und Pfeilspitzen tragen Blutrinnen. Die Pfeile haben höchstens 1,5 Meter lange Schäfte von Rohrgras und sind am unteren Ende mit kleinen Flügelansätzen versehen. Der Bogen hat als Sehne einen Strang aus einfach gespaltenem spanischem Rohr, der an Spannkraft jede Schnur betrifft. Zum Schutz des Daumens gegen den Rückprall des scharfschneidigen Sehnenstranges ist ein ausgehöhltes Hölzchen angebracht. Der Pfeil gleitet beim Zielen stets zwischen den mittleren Fingern hindurch. Die Vervollkommnung ihrer Werkzeuge befähigt die Mangbattu auch zu einer größeren Entwicklung der Holzschnitzerei. Sie sind das einzige Volk, das mir in Afrika begegnet, dem der Gebrauch des einschneidigen Messers bekannt ist. Das Holz zum Schnitzen wird in der Regel dem Stamm einer Rubiaceae entnommen. Das Fällen dieser riesigen Bäume, deren Stämme bei einem bis auf ungefähr 13 Meter Höhe astfreien und geradlinigen Verlauf eine Dicke von 2 bis 2,5 Meter Durchmesser erreichen, geschieht in mühsamer Arbeit mit den hier gebräuchlichen kleinen Beilen. Die Zahl der dazu erforderlichen Hiebe steigt in die Tausende. Dennoch sah ich im Urwald nicht selten Stämme liegen, die wie mit der Säge durchgeschnitten erschienen, was für das vorzügliche Augenmaß dieser Wilden spricht. Schüsseln, Schemeln, Pauken, Boote und Schilde bilden den Hauptgegenstand der Holzschnitzerei. Die aus einem einzigen Baumstamm herausgehauenen Boote lassen an Zweckmäßigkeit nicht zu wünschen übrig. Ich sah solche von 10 Metern Länge und über 1,5 Meter Breite, auf denen man ganz bequem Pferde und Rinder hätte übersetzen können. Die großen hölzernen Signalpauken fehlen in keinem Dorf. Die Schemel, deren Benutzung ausschließlich den Frauen zusteht, sind von unerschöpflicher Mannigfaltigkeit. Aus einem Block geschnitzt, setzt sich der Schemel zusammen aus einer kreisförmigen Sitzscheibe, die etwas ausgehöhlt ist, einem zierlich geschnitzten Fußstiel und dem kreisrunden oder vieleckigen Fuß. Holzschüsseln gibt es in jeder Größe. Die Bänke der Männer werden aus den Blattschälften der Rapia-Palme zusammengesetzt. Sie sind bei 1,5 Meter Länge und entsprechender Breite sehr leicht, so dass ein Träger ohne Anstrengung 6 auf einmal tragen kann. Dabei sind sie außerordentlich fest. Bänke, Hauswände und Dächer werden nicht mit Nägeln und Pflöcken verbunden, sondern zusammengenäht, wobei fein gespaltenes spanisches Rohr als Heftmaterial dient. Lehnen sind an den Sitzen der Mangbattu nicht angebracht, sondern aufstellbare Krücken bieten einen Ersatz dafür. Die Schilde werden mit dem Beil aus den dicksten Stämmen gehauen. Sie bilden ein länglich, viereckiges, vollkommen ebenes Brett, das nur wenig über 1 Zentimeter in der Dicke misst und gewöhnlich 2/3 der Körperlänge bedeckt. Geflochtene Schilde sind hier nicht im Gebrauch. In der Töpferei übertreffen ihre Erzeugnisse alles von mir bisher Gesehene. Eine durch eingeritzte Linien rauh gemachte Oberfläche ersetzt die fehlenden Henkel. Gelegentlich sind auch regelmäßig angeordnete Eindrücke vorhanden, die den Fingern zu Griff- und Ruhepunkten dienen sollen. Am meisten Kunst verwenden sie auf die Wasserflaschen. Ihre Formen und Verzierungen verraten eine ungewöhnliche Erfindungsgabe. Die technische Gewandtheit der Mangbattu bekundet sich vor allem im Häuserbau. Die großen Hallen Munsas haben die Ausmaße kleiner Bahnhöfe und verbinden in vollkommenster Weise leichten, gefälligen Stil mit fester Bauart. Solche Bauwunder entstanden in diesem Land noch vor wenigen Jahren. Professor Schuberts sah 1912 einen Bau dieser Art, der bei 100 Meter Länge 50 Meter in der Breite maß und dessen First in der Mitte 12 Meter Höhe erreichte. Die Wohnhäuser sind gewöhnlich 5 bis 7 Meter breit und 8 bis 10 Meter lang. Das Dach springt weit vor. Wasserdicht macht man die Dächer, indem man sie mit Bananenblättern verschalt. Auch deckt man sie mit Stroh, Gras oder Rinde. Die Wände sind gewöhnlich 2 Meter hoch, auf allen Seiten geschlossen. Die Bauart der zusammengenähten Dächer und Wände verleiht den Häusern eine außerordentliche Widerstandsfähigkeit gegen die Gewalt der Elemente. Eine bequeme Türöffnung bietet den einzigen Zutritt für Licht und Luft. Sie wird durch ein festes, aus einem Stück bestehendes Brett geschlossen. Im Inneren befinden sich in der Regel zwei Abteilungen, von denen die hintere als Vorratskammer dient. Ende von Kapitel 16. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 17 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 17. Die ersten Zwerge. Die ersten Vertreter der Zwergenstämme Zentralafrikas habe ich bei meinem Aufenthalt unter dem Mangbattu zu Gesicht bekommen. Schon in der Frühzeit der griechischen Literatur tritt die Sage von den Zwergen, den Pygmäen, auf. Bereits Homers Ilias kennt die mit den Kranichen kämpfenden Ellenmännchen und Aristoteles berichtet in bestimmtester Form über Völker von unnatürlich kleinem Wuchs in den Quellgegenden des Nil. Auf meiner Reise begleitete mich überall die Sage von den Zwergen. Bei der Nilfahrt, in den Seriben des Bongo-Gebiets, unter den Niamniam stieß ich auf die abenteuerlichsten Erzählungen von Männchen, die nur von Metergröße wären und einen weißen Bart hätten, der bis zu den Knien reiche und dergleichen. Dass es aber in der Tat eine ganze Reihe von Völkerstämmen gibt, deren durchschnittliche Körpergröße weit unter dem Mittelmaß der bekannten Bewohner von Afrika steht, davon sollte ich mich erst bei Munsa durch den Augenschein überzeugen. Schon hatte ich mehrere Tage in der Residenz des Mangbattu-Königs verlebt und noch immer waren mir nicht die Zwerge zu Gesicht gekommen. Meine Leute aber hatten sie gesehen. Da erscholl eines Vormittags lauter Jubel. Mohammed hatte einige Pygmäen beim König überrascht und schleppte nun ein seltsames Männlein trotz seines Sträubens vor mein Zelt. Es hockte auf Mohammeds Hüfte, ängstlich schreiend, klammerte sich an Mohammed fest und warf scheue Blicke nach allen Seiten. Jetzt saß es vor mir auf meinem Ehrenplatz. Zu seiner Seite der Dolmetscher des Königs. Den kleinen Mann zeichnen und ausfragen war nicht leicht. Ihn vorläufig zum Sitzen zu bringen, vermochte nur die von mir eilfertig ausgekramten Geschenke. Er wurde gemessen, gezeichnet, gefüttert, beschenkt und bis zur Erschöpfung ausgefragt. Sein Name war Adimoku. Er war das Haupt einer Familie, die nahe bei der Residenz eine kleine Zwergenansiedlung bildete. Aus seinem eigenen Munde erhielt ich die Bestätigung, dass ihr Volksname Akka sei. Sie bewohnten zerstreute Gebiete im Süden der Mangbattu, ungefähr zwischen dem 1. und 2. Grad nördlicher Breite. Ein Teil ist dem Mangbattu-König unterworfen und dieser hat auch einige Familien in seiner Nähe angesiedelt. Schließlich war Adimokus Geduld erschöpft. Er sprang auf, eilte zum Zelt hinaus und wollte entfliehen. Auf vieles Zureden ließ er sich aber bewegen, einige Waffentänze zum Besten zu geben. Er war nach Art der Mangbattu gekleidet, mit Lanze, Bogen und Pfeilen bewaffnet, alles in kleinen, denn er hatte nur eine Höhe von 1,5 Metern. Es war dies jedenfalls das durchschnittliche Körpermaß. Trotz seines Hängebauchs, trotz seiner kurzen Säbelbeine, leistete Adimoku, der bereits bejahrt zu sein schien, Unglaubliches an Sprungkraft und Gewandtheit. Seine Sprünge und Gebärden waren von einer Lebhaftigkeit des Gesichtsausdrucks unterstützt, dass alle Anwesenden sich vor Lachen den Bauch halten mussten. Bereits am folgenden Tag erfreute ich mich des Besuchs von 2 jungen Männern, die ich zeichnete. Nachdem ich ihnen alle Furcht benommen hatte, erhielt ich fast täglich Besuch von Akkas. Auch größere Vertreter fanden sich ein, das Ergebnis einer Vermischung mit Mangbattu, in deren Mitte sie lebten. Unvergesslich ist mir eine Begegnung, bei der ich mehrere hunderte von Akka-Kriegern zu sehen bekam. Mumeri, der Bruder Munsas, dem die Akka zinsbar sind, war von einem siegreichen Feldzug gegen die schwarzen Momfu an das Hoflager gekommen. Ich hatte an jenem Tag einen weiten Ausflug gemacht, auf dem mich meine Nyamnyam begleiteten. Der Rückweg führte mich durch das Residenzdorf. Ich wusste nichts von Numeris Ankunft. Da sah ich mich auf dem weiten Freiplatz vor den königlichen Hallen plötzlich von einem Haufen übermütiger Knaben umringt, die zu meinem Empfang ein Scheingefecht ausführen sich anschickten. »Das sind ja Tiki Tiki«, riefen meine Nyamnyam aus. »Du glaubst wohl, es seien Kinder. Das sind Männer, die zu fechten wissen.« Munsa hatte mir einen Acker von 15 Jahren geschenkt. Nsewe, so hieß mein kleiner Schützling, war von da ab der tägliche Genosse meiner Mahlzeiten. Ich ließ mir die zahlreichen Unarten und Kleinteufeleien, die seiner Rasse eigen waren, ohne Murren gefallen. In Khartoum kleidete ich ihn aufs Sorgfältigste und er erschien da mit dem roten Fes auf dem Kopf wie ein kleiner Pascha. Die Akka bilden ein Glied in der langen Kette von Zwergenvölkern, die, mit allen Zeichen einer Urrasse ausgestattet, sich quer durch Afrika längs des Äquators hin zu erstrecken scheinen. Der einzige Reisende, der vor mir mit einem Teil dieser Pygmäenrasse in Berührung gekommen war, war der Amerikaner Du Chaillu. Er fand südlich vom Ogowe im westlichen Afrika ein wanderndes Jägervolk, die Obongo, von denen er eine Anzahl gemessen hat. Seine Beschreibung stimmt vortrefflich zu den Eigentümlichkeiten der Akka-Rasse. Die kleinsten der erwachsenen Akka, die ich gezeichnet und gemessen habe, waren zwischen 1,24 Meter und 1,34 Meter hoch. Größere als 1,5 Meter hohe glaube ich nicht gesehen zu haben, abgesehen von den Mischlingen. Die Haut hat die Farbe von schwach gebranntem, gemahlenen Kaffee. Es ist die Farbe der südafrikanischen Buschmänner. Haupt- und Barthaare sind schwächlich entwickelt. Die Farbe des Haars entspricht der Körperfarbe. Ich vergleiche sie am besten mit Werk. Ein längerer Bartwuchs wurde nicht wahrgenommen, wie ein solcher ja auch den Buschmännern gänzlich zu fehlen scheint. Was mir an den Akka am meisten in die Augen fiel, waren folgende Merkmale. Ein verhältnismäßig großer, runder Kopf saß auf einem vorherrschend schwächlichen und dünnen Hals. In der Schultergegend zeigten sich auffällige Abweichungen von der gewöhnlichen, anderen Negervölkern eigenen Gestaltung. Besonders in die Augen fiel das Überwiegen der Länge des Oberkörpers in Verbindung mit langen, dürren Armen. Ein nach oben zu plötzlich und flach verengter Brustkorb, dessen untere Öffnung sich übermäßig erweitert, dient einem wohlgerundeten Hängebauch als Halt der selbstbejahrten Individuen, das Aussehen arabischer und ägyptischer Kinder verleiht. Dem letzteren Merkmal entsprechend war auch eine außerordentlich starke Ausbildung des hinteren Körperumrisses zu beobachten. An den Gliedmaßen fallen die eckig vorragenden gelenke die plumpen großscheibigen knie und die einwärts gerichteten füße auf. Der gang hat etwas zappelig watschelndes, jeder schritt ist von einem wackeln begleitet. Mein nsivue war nicht imstande eine gefüllte schüssel zu tragen ohne den inhalt zu verschütten. Das schönste waren die hände, die bewundernswerte zierlichkeit und elegantes Ebenmaß erkennen ließen. Alle Rasseneigentümlichkeiten gipfelten im Bau des Schädels. Als Hauptmerkmale stellten sich folgende heraus: ein hoher Grad von Schiefzahnigkeit, schnauzenartiges Vorspringen der Kiefer, eine breite, der Kugelgestalt sich nähernde Schädelwölbung mit abgerundeten Stirnhöckern. Alle Nachrichten, die über die Buschmänner vorliegen, stimmen darin überein, dass ihre Augen, die beständig dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, sich durch stark zusammengezogene schmale Lidspalten auszeichnen. Dagegen haben die im Waldeschatten aufgewachsenen Akka große, breit gespaltene und offene Augen, die ihnen fast ein Vogelaussehen geben. Gegenüber der ganzen Reihe übereinstimmender Merkmale ist dies der einzige sehr auffallende Unterschied zwischen Akka und Buschmännern, der lediglich auf den Einfluss der Lebensweise und auf klimatische Ursachen zurückzuführen ist. Die welke Beschaffenheit der Haut, wodurch die Buschmänner ausgezeichnet sind, war bei den Akka nirgends zu schauen. Überhaupt erschienen sie nicht in so hohem Grad dürr und mumienhaft, wie es bei den Buschmännern stets hervorgehoben wird. Die Akka waren knochig und eckig an den Gelenken, aber die Haut, die diese umspannte, war nicht runzliger als bei den anderen Rassen. Die Akka sind durch eine auffallend große Ohrmuschel gekennzeichnet. Die zierliche, regelmäßige Form dieses Körperteils bei der Mehrzahl der Bewohner des tropischen Afrika bildet einen ästhetischen Vorzug der vielgeschmähten Negerrasse vor der unsrigen. Akka und Buschmänner haben an diesem Vorzug keinen Anteil. Dem hohen Grad von Schiefzahnigkeit entsprechend ragen die Lippen weit vor, lang und gleichsam schnabelartig geschweift, ohne dass ihre Ränder indes breit, umgeschlagen oder wulstig erscheinen, wie dies bei der Negerrasse üblich ist. Eigentümlich ist ihnen die scharfkantige Begrenzung der äußeren Lippenränder, die an die spaltförmige Mundbildung der Affen erinnert. Der wechselvolle Ausdruck des Mienenspiels der Buschmänner macht sich auch bei den Akka in hohem Grad geltend. Dasselbe Hin- und Herziehen der Augenbrauen beim Sprechen, hier noch gehoben durch die außerordentliche Lebhaftigkeit ihrer großen Augen. Lebhafte Bewegungen von Hand und Fuß begleiten gleichsam zur Unterstützung ihre unterentwickelte Sprache. Ununterbrochen wackelt der Kopf. Nichts weiß ich leider von der Sprache der Akka zu berichten. Die wenigen Aufzeichnungen, die ich besaß, habe ich bei dem unheilvollen Brand eingebüßt. Erinnerlich ist mir nur noch das Unartikulierte ihrer Aussprache. Die Laute waren mit unseren Schriftzeichen nicht wiederzugeben. Mein Liebling war nicht imstande, im Laufe der anderthalb Jahre, die er bei mir verlebte, so viel Arabisch zu lernen, um sich auch nur notdürftig darin verständlich zu machen, während andere eingeborene Begleiter in wenigen Monaten sich einen bewunderungswürdigen Wortschatz zu eigen machten. Nsevue hat es nie weiter gebracht, als einige Bongo-Phrasen zu lallen, die nur mir und meiner täglichen Umgebung verständlich waren. Ganz ähnlich lauteten die Berichte über die Buschmänner. An Sinnschärfe, an schlauer, wohlberechneter Gewandtheit sind die Akka den Mangbattu weit überlegen, denn sie sind ein richtiges Jägervolk. Ihre Schlauheit ist meist nur der Ausdruck eines in ihrem innersten Wesen wurzelnden Naturtriebs, der seine Freude an Bosheiten hat. Nsevue machte sich ein besonderes Vergnügen daraus, nächtlicherweile Pfeilschüsse auf Hunde abzugeben. Auch quälte er gern Tiere. Als wir uns im Krieg befanden, schien ihm nichts mehr Spaß zu machen als die abgeschnittenen Köpfe der Abangba. Ein Jägervolk kann naturgemäß sich auszeichnen, in teuflischer Erfindungsgabe, um Fallen zu stellen und dem Wilde Schlingen zu legen. Das einzige Haustier der Akka ist das Huhn. Ein Mosaikbild aus Pompeji stellt die Pygmäen dar, umgeben von ihren Häuschen und Hütchen, alles voll Hühner. Woher mochte solche Zusammenstellung der Alten stammen? Die Annahme scheint zulässig, dass Berichte über die Lebensweise der Zwergvölker an den Nilquellseen schon zu den Griechen und Römern gelangt waren. Die Akka stehen an Bosheit den Buschmännern nicht im geringsten nach, und von diesen wissen wir, dass alle Südafrikaner ihnen als Wald- und Affenmenschen der gefährlichsten Art Tod und Verderben geschworen haben. Dagegen erfreuen sich die Akka unter der Herrschaft der Mangbattu eines gewissen Schutzes. Sie erscheinen ihren Nachbarn offenbar nicht als gemeinschädliche Unholde, vielmehr spielen sie die Rolle wohlmeinender Heinzelmännchen und verhelfen den Mangbattu zu reicherer Jagdausbeute. Freilich, wenn die Mangbattu wie die Kaffern Vieh besäßen, würden die Akka dieses gewiss ebenso als Jagdbeute betrachten wie die Buschmänner und eine große Freude daran haben, ihre spitzen Pfeile und Lanzen in die breiten Leiber der Kühe zu jagen. Munsa versieht seine Akka reichlich mit Speisen und Getränke, und Nsewue wusste nicht genug zu rühmen von den stets gefüllten Bierkrügen, dem Bananenwein und den Maiskolben, die seinen Stammesgenossen zugetragen wurden. Jedenfalls ist die Wissenschaft dem Mangbattu-König Dank schuldig dafür, dass er sich dieses kostbaren Restes einer dem Untergang entgegengehenden Urbevölkerung liebreich angenommen und sein Bestehen bis zu der Zeit gesichert hat, in der Innerafrika offen vor unseren Augen liegt. Ende von Kapitel 17, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 18 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 18 Der Überfall. Am 12. April 1870 trat ich nach einem Aufenthalt von 3 Wochen in Munsas Wohnsitz mit Mohammeds Karawane die Rückreise nach Norden an. Sie verlief zunächst etwas weiter östlich als die Hinreise. Damals hatte ich den Uele gerade an dem Punkt überschritten, wo er sich aus dem Zusammenfluss des Gadda mit dem Hauptquellfluss, dem Kibali, bildet. Diesmal wurde der Gadda durchfurtet und alsdann der nahe Kibali, der hier nur 102 Meter Breite hatte, mit der ganzen Karawane auf Booten überschritten, die auf Munsas Befehl bereit lagen. In 3 Stunden war der Übergang glatt erledigt und der Marsch wurde nordwärts auf dem früheren Wege fortgesetzt. Eingetroffene Meldungen veranlassten aber Mohammed, das Gebiet des in seiner Freundschaft unsicheren Uando ostwärts zu umgehen und zu diesem Zweck auf das linke Ufer des Kibali weiter oberhalb zurückzugehen und Dick Berras Gebiet zu durchziehen. Am 18. April wurde der hier 400 Meter breite Kibali, der an dieser Stelle von Nilpferden wimmelte, wieder erreicht. In der Richtung stromaufwärts waren viele mit Gebüsch bedeckte Inseln sichtbar. Der Strom zergliederte sich in zahlreiche Kanäle, die von einer Menge von Riffen und Klippen durchsetzt waren. Das Rauschen des Stromes war weithin zu vernehmen, aber einige der Kanäle schienen doch für die Boote der Eingeborenen befahrbar zu sein. Eilfertig sah man die ungastlichen Bewohner der Inseln hin und her rudern, und aus dem Dickicht guckten da und dort die spitzen Kegeldächer der Fischerhütten. Die Mangbattu nennen diesen Punkt des Kibali Kisinga, die Inseln. Doch die erwarteten Kähne trafen nicht ein, und in der menschenleeren Gegend waren Lebensmittel nicht zu beschaffen. So wurde beschlossen, zu der alten Reiselinie zurückzukehren. Das breite Wiesenwasser, an dem die Karawane auf der Hinreise eine so unerquickliche Nacht verbracht hatte, bereitete jetzt noch größere Schwierigkeiten. Bäume mussten gefällt werden, um Stege herzustellen, und trotzdem wartete man immer noch bis an die Hüften im Schlamm. Es wunderte mich, dass die feindlichen Eingeborenen diesen gefährlichen Punkt nicht zu einem Angriff zu benutzen verstanden. Kurz vor dem Grenzbach stießen wir auf die schon erwähnte, an einem Baumast angebrachte symbolische Kriegserklärung, bestehend in einem Maiskolben, einer Hühnerfeder und einem Pfeil. Der Bach wurde unter allen Vorsichtsmaßregeln noch ohne Störung überschritten. Aber in der nächsten Grassteppe wurden wir der ersten feindlichen Vorposten ansichtig und machten Halt. Hin und wieder ein aus dem hohen Grase hervorglänzender Speer, ein schwarzer Wollkopf oder der buschige Federhut eines Niamniam verrieten die Aufstellung der Feinde, die einen weiten Bogen um den Standplatz der Karawane bildeten und in gedeckter, meist völlig versteckter Lage auf dem Boden kauerten. Es kam zu Verhandlungen, die einen günstigen Verlauf zu nehmen schienen. Von gegnerischer Seite wurde friedlicher Durchzug und Stellung von Führern angeboten, ferner die Überlassung des Elfenbeins, das bei unserem Vormarsch nach Süden zurückgeblieben war. Ich traute der Sache nicht und riet zur Festnahme von Geiseln. Mohammed war aber anderer Meinung und setzte den Marsch fort. Zunächst schien er recht zu behalten. Am Abend wurde die Karawane reichlich mit Lebensmitteln versorgt, und als sie am folgenden Tag weiterzog, standen die Eingeborenen, Männer, Weiber und Kinder durcheinander, in hellen Haufen am Wege, als sei alles im tiefsten Frieden. Und dann kam die Katastrophe. Ich befand mich wenige hundert Schritt hinter Mohammed, unmittelbar an der Spitze der Trägerkolonne, als mehrere Schüsse anzeigten, dass vorn etwas Ungewöhnliches vorgefallen sein müsse. In demselben Augenblick sah ich zu meiner rechten Eingeborene in Windeseile durch die Steppe fortstürzen. Sofort wurde auf die Fliehenden das Feuer eröffnet. Gleich darauf sah ich, wie Mohammed, von seinen Leuten getragen, mir entgegenkam. Ein breiter Blutstreifen zog sich über seine weiße Schärpe. Am Weg lagen die zwei kleinen Gewehrträger, die um ihn waren, von Lanzen durchbohrt. Wimmernd wälzten sie sich auf der Erde. Ich schnitt Mohammed mit meinem Messer die Kleider durch und konnte fast augenblicklich die große Wunde zusammenheften, die ihm ein Lanzenwurf in die Lenden gerissen hatte. Auch frisches Trinkwasser war zur Hand und der feine Musselin des Turbans Mohammeds lieferte das Material zum Waschen und Verbinden. 6 der stärksten Insektennadeln, durch die frischen Wundränder gebohrt und mit Garn umwickelt, nähten diese so vollständig aneinander, dass sie rasch zusammenhalten. Wie war es dazu gekommen? Einer der Niamniam-Führer hatte, als er sich gerade zwischen Mohammed und seinen Gewehrträgern befand, urplötzlich die Lanze erhoben und sie auf Mohammed geschleudert. Im gleichen Augenblick waren seine Hintermänner über die beiden Gewehrträger hergefallen. Mohammed hatte eine Wendung nach der Seite gemacht, die ihm das Leben rettete. Die gewaltige Lanze, deren Spitze fast einen halben Meter maß, saß tief in seinem Fleisch, aber er hatte sie beherzt sofort aus der Seite gerissen. Dann erst war er bewusstlos zu Boden gesunken. Das Herausreißen der mit zolllangen Widerhaken versehenen Lanze hatte die Verletzung auf das Doppelte vergrößert. Die Wunde war so breit und tief, dass man die ganze Hand hineinlegen konnte. Die nächsten aus dem bewaffneten Gefolge Mohammeds hatten sofort das Feuer auf die nach allen Seiten auseinanderstiebenden Eingeborenen eröffnet. Nun ging die Hetzjagd nach allen Richtungen vor sich, und auf der ganzen Linie unseres Zuges knatterten die Gewehre, während ich mit dem Verbinden der Wunde beschäftigt war. Die Kolonnen sammelten sich auf dem Platz, wo wir uns gerade befanden. Nun war von selbst das Signal zum Plündern gegeben. Sofort waren alle Gaffer vom Weg verschwunden. Hier und da verfolgten die Nubier Weiber und Kinder, um sich Beute an Sklaven zu verschaffen. Ich bemerkte aber nur geringen Erfolg. Manch schuldloses Opfer deckte das Hochgras und entzog mir den scheußlichen Anblick der Sterbenden. Es währte keine halbe Stunde, Da brannten alle Dörfer und Gehöfte im weiten Umkreis. Eilig wurden die reichen Vorräte der Kornkammern zusammengerafft und an unseren Sammelplatz zu hohem Haufen aufgetürmt. Das flüchtig angelegte Lager wurde mit einem wehrhaften Verhau umgeben. Das Holz dazu lieferten die zahlreichen Wohnhütten der Nachbarschaft. Dem verwundeten Anführer wurden als Siegeszeichen abgeschnittene Abangba-Köpfe zu Füßen gelegt. Der Platz, an dem sich diese Vorgänge ereignet hatten, lag auf Büchsenschussweite vom Rand der Uferdickichte entfernt. Tief eingesenkt floss dahinter ein wasserreicher Bach. Auf dem jenseitigen Gesenke lagen eine Menge kleiner Weiler zerstreut, dazwischen bewegten sich große Haufen Bewaffneter. Ein Teil der Nubier hatte sich zusammengetan, um den Übergang über den Bach zu erzwingen, dessen Dschungeln voll eingeborener Staken. Ich begleitete die Angreifenden eine Strecke weit. Die Abangba, deren Tracht und Kriegsrüstung ganz der der Mangbattu glich, verrieten sich von weitem leicht durch die großen, viereckigen Holzschilde. Sie hüpften hinter den Büschen umher, beständig in gebückter, schleichender Haltung und schossen gelegentlich ihre Pfeile ab. Am Waldesrand, wo sich der Eingang zum Pfad öffnete, hielten einige der Beherztesten festen Stand. Sie schwangen die Lanzen und schüttelten trotzig den Federbusch. Dazu erscholl aus der Tiefe des Dickichts heiserer Schlachtruf. Von der anderen Seite des Tals dröhnte der Klang der Kriegspauken herüber. Einer der Abangba sprang den Nubiern entgegen und hielt auf kurze Entfernung eine Anrede, die sich aus den Schimpfwörtern seiner Sprache zusammensetzte. Schild und Brust wurden von einer Kugel durchbohrt und lautlos stürzte der Mann zu Boden. Als die Leute auch den zweiten aus ihrer Mitte fallen sahen, machten sie Kehrt und verschwanden im Waldesdunkel. Diesen Augenblick benutzten die Nubier, um im schnellen Lauf das andere Ufer zu gewinnen, wo sie widerstandslos in die Gehöfte eindringen konnten. Dabei feuerten sie beständig in die Luft. Ich selbst nahm an diesem Scharmützel nicht den geringsten Anteil. Gegen Sonnenuntergang war weit und breit die Gegend von Feinden gesäubert und von allen Seiten her kehrten die Träger zurück, reich beladen mit Beute an allem möglichen Essbaren, das die Dörfer dargeboten hatten. Zahlreiche Wachen und lodernde Feuer sorgten für die nächtliche Sicherheit und Ruhe, die nur durch vereinzelte Schüsse unterbrochen wurde. Auf unserer Seite war kein Verlust an Toten zu beklagen, außer den beiden Gewehrträgern Mohammeds und einigen Trägern der Bongo, die als berufsmäßige Plünderer die verlassenen Weiler durchstöberten und sich zu weit vorgewagt hatten. Zwei Nubier hatten schwere Lanzenwürfe erhalten und mussten ins Lager zurückgetragen werden. Unter den Eingeborenen war die Ansicht verbreitet, Mohammed sei einer tödlichen Verwundung erlegen. Um ihrem Übermut einen Dämpfer aufzusetzen, ließ sich Mohammed einen festen Verband anlegen und bestieg den nächsten Termitenhügel, von dessen Spitze seine Gestalt weithin sichtbar wurde. Wohl eine Viertelstunde lang rief er, den Säbel schwingend: »Seht, da bin ich. Es fällt mir nicht ein, zu sterben. Kommt nur her!« Dann stimmte er ihren kannibalischen Schlachtruf an: »Pushio, Pushio! Fleisch, Fleisch!« Alles in der Sprache der Nyamnyam, die ihm ziemlich geläufig war. Um die Feinde noch mehr von dem Wohlbefinden des Anführers zu überzeugen, wurde ein Ausfall unternommen, an dessen Spitze Mohammeds Neffe in des Onkels vollem Staat weit nach Norden drang, ohne irgendwo handgemein werden zu können. Den folgenden Tag verbrachte ich in meinem Zelt mit den Vorbereitungen, die der Krieg erheischte. Als es zu dunkeln begann, wurden wir durch das Erscheinen großer Haufen von Eingeborenen alarmiert. Sie brachen nicht aus dem Waldesdunkel zu unseren Füßen hervor, sondern kamen vom Süden. Die Hälfte unserer mit Feuerwaffen versehenen Mannschaft rückte in geschlossener Linie ins Freie und eröffnete mit vollen Salven den Kampf aus nächster Entfernung. Sofort lagen 5 Tote am Boden. Wiederum verringerten 2 schwere Verwundungen durch Lanzen die Zahl unserer Kämpfer. Unsere Träger waren vor dem Aufbruch von Munsas Residenz sämtlich mit 9 Waffen ausgerüstet worden. Hierdurch allein konnte unser kleines Korps standhalten gegen die große Übermacht, die ich auf mindestens 10.000 Krieger schätzte. Das Kampffeld war mit weggeworfenen Schilden, Lanzen und Rindenzeugen bedeckt. Es ist sogar vorgekommen, dass Fliehende ihren Haarwulst als hinderlich von sich warfen. Dergleichen Beute wurde von unseren Negern im Triumph zurückgebracht, die Haarwülste hoch auf der Spitze einer Lanze schwingend, was allgemeine Heiterkeit erregte. An dem Angriff dieses Tages waren nur Abangba beteiligt. Eigentliche Niamniam waren noch nicht erschienen. Wir erwarteten aber für den dritten Tag die Ankunft des Uando mit all seinen Kriegern. Die Verfolger kehrten erst um Mitternacht zurück. Sie hatten alle Dörfer verlassen gefunden. Die dort aufgehäuften Vorräte konnten uns einen vollen Monat hindurch Unterhalt gewähren. In der Frühe wurde die Hälfte unserer Bewaffneten nordwärts entsandt, um den Bewegungen Uandos zuvorzukommen. 2 Stunden nach ihrem Aufbruch sah man auf der Höhe des jenseitigen Talhanges bewaffnete Eingeborene in endlosen Reihen auf den Steppenpfaden entlangziehen, die nur im Gänsemarsch begangen werden können. An den großen viereckigen Schilden konnte man die Abangba erkennen. Niedrig geschätzt mussten es an 12.000 Mann sein. Alles wurde klar, als die Soldaten von ihrem Plünderzug zurückkehrten. Sie brachten die Nachricht, die versammelte Streitmacht der Abangba habe ihre Stellung beim Heranrücken der unsrigen geräumt. Aus Zwiegesprächen zwischen den beiderseitigen Vorposten erfuhren wir, dass die Abangba bitter über Uando klagten, der sie im Stich gelassen habe, nachdem er sie selbst zum Überfall angereizt hatte. Der ungünstigste Ausfall des beim Kampfbeginn befragten Hühnerorakels habe Uando veranlasst, sich in die unzugänglichsten Wälder seines Gebietes zu flüchten. Als der Morgen des vierten Tages anbrach, waren nirgends mehr Feinde zu erblicken. Die nubischen Söldner hatten sich durchaus nicht bewährt, weder durch Mut noch was Ausdauer und Selbstverleugnung betraf. Die Hauptaufgabe war immer, den Faruch, den schwarzen Soldaten, zu gefallen. Sie waren auch die besseren Schützen. Obgleich ich Mohammed vor der Gefahr des Aufbrechens der ohne jede Eiterung geschlossenen Wundränder warnte, bestand er auf dem Entschluss, in einer Tragbahre die Wanderung durch das feindselige Land fortzusetzen. Die Heilung verzögerte sich infolgedessen um 14 Tage. Mit Sonnenaufgang des fünften Tages unseres Verweilens an diesem ungastlichen Platz befand sich die ganze Karawane in vollem Aufbruch. Das Lager wurde verbrannt und große Haufen von Korn, Sesam und Erdnüssen mussten im Stich gelassen werden. Schweren Herzens trennten sich unsere Träger von den Schätzen, da wir nun in ungebahnten Wildnissen neuen Entbehrungen entgegengingen. Die Bäche wurden nun immer mit großer Vorsicht überschritten. Unsere Kolonnen mussten nur einmal einen Pfeilhagel über sich ergehen lassen, als der Weg am Rand eines Galeriewaldes entlang führte. Der unsichtbare Feind sah indes von jedem weiteren Angriff ab, als volle Salven in die Büsche hineinkrachten. Hinter dem dritten Bach stießen wir auf Weiler. Die Bongo-Soldaten ließen hier ihrer Zerstörungslust freien Spielraum, indem sie alle Maisstauden umhieben. Hierzulande wird eben nicht nur geraubt und geplündert, sondern auch zerstört und verwüstet, gerade wie bei uns in Europa. Krieg bleibt Krieg. Als man die verlassenen Hütten zu durchstöbern begann, fand sich eine Anzahl wertvoller Elefantenzähne, an denen die eingeschnittenen Eigentumsmarken verrieten, dass sie von Mohammed bereits bei Uando eingekauft, aber nachträglich vom Häuptling verschenkt worden waren. 2 Niamniam-Frauen fielen in die Hände des Vortrabs. Sie verhielten sich sehr ruhig und gleichgültig. In der Nacht aber erschollen im Wald verzweifelte Stimmen der Niamniam, die nach ihren verloren gegangenen Weibern riefen. Unsere eigenen Niamniam, denen die Gegend nur wenig bekannt war, eigentliche Führer standen uns nicht mehr zu Gebote, hatten uns törichterweise veranlasst, die zuerst eingeschlagene Richtung wieder aufzugeben. Schließlich stellte sich heraus, dass wir gerade zu dem Platz gelangen mussten, wo wir zuletzt Uando angetroffen. Wir hatten uns bereits bis auf 6 Kilometer dem Wohnsitz des Häuptlings genähert. Dieser hatte zwar seine Mbanga verlassen, es handelte sich aber für uns hauptsächlich darum, dass Uandos Gebiet möglichst weit umgangen werde. Eine geraume Strecke wurde daher der Pfad wieder zurückverfolgt. In einer mit Feldern und vielen Wohnstätten bedeckten Gegend gelangten wir an die Ufer des Mbrule. Die stundenweit als Vortrab umherschwärmenden Faruch hatten bereits den halben Bezirk abgesucht und neue Beute genommen. Eine junge Frau war in ihre Hände gefallen, die uns Führerdienste leistete und ruhig und gelassen jede Auskunft gab. Der Mbruole war an dieser Stelle nur ein Galeriebach von dem üblichen Aussehen. Wir überschritten ihn und nahmen von den Hütten am jenseitigen Ufer Besitz. Eines nächtlichen Überfalls gewärtig zog ich es vor, mein Zelt inmitten der Hütten zu errichten und in der Nacht eine Lampe brennen zu lassen. Infolgedessen diente das Zelt den Pfeilen, die aus dem Wald kamen, zur Zielscheibe. Es war nämlich während der Nacht längs der ganzen Kette unserer Vorposten von den Eingeborenen geplänkelt worden, was ein fortwährendes Schießen von unserer Seite nach sich zog. Um wieder auf den richtigen Weg zu kommen, mussten wir über den Mbruole zurück und an seinem Ufer 2 Stunden westwärts marschieren, dann erst wurde der Fluss von neuem überschritten und nach Norden weitergezogen. Wir lagerten bei verlassenen Weilern der Niamniam, die in dieser Richtung die nächsten Grenznachbarn der Gebiete Mohammeds waren. Auch hier war eine Treibjagd auf die überfallenen Eingeborenen vorangegangen, bevor wir mit dem Haupttrupp anlangten. Eine 10-stündige Strecke fast ununterbrochener Grenzwaldung trennte uns noch von der Seriba Mohammeds, die uns Sicherheit bieten sollte. Nun wurde der nächste Weg dahin eingeschlagen und in nördlicher Richtung kamen wir an den Linduku, den Nebenfluss des Yubo, der noch dem Nilsystem zugehört und von den übrigen Flüssen in dieser Gegend durch seine östliche Stromrichtung ausgezeichnet ist. Schwimmend gelangte ich über das schmale, aber wasserreiche Flüsschen, während die Träger das Gepäck auf Baumstämmen herüberschafften, die von Ufer zu Ufer geworfen waren. Der Yubo aber war so angeschwollen, dass er nicht mehr durchwatet werden konnte. In aller Eile mussten Grasflöße hergestellt werden. Der allgemeine Sammelplatz der Karawane war an der Stelle, wo wir unser erstes Nachtlager vom 26. Februar nach dem Aufbruch aus Mohammeds großer Seriba Surur gehabt hatten. Hier wollte Mohammed eine neue Seriba gründen, da die alten Baulichkeiten schadhaft geworden waren und diese Lage zur Verteidigung gegen die Feinde im Westen und Süden geeigneter erschien. Außer Uando hatte er nämlich auf dieser Seite noch dessen Bruder Mbio zu bekämpfen und ein vereinigter Angriff beider hätte Mohammeds Besitzung in nicht geringer Gefahr bringen können. Ihr vorzubeugen, sollte zunächst ein Kriegzug gegen Mbio unternommen werden. Bis zur Beendigung dieser Unternehmung hatte ich die Aufgabe, mit den kampfunfähigen Soldaten Mohammeds und den wenigen Getreuen seines Haushalts den Platz inhalten. Nach den Anstrengungen der Wanderung gönnte ich mir vom 1. Mai 1870 an einige Wochen gemächlichen Lagerlebens. Der Platz, auf dem wir, umwogt von einer Fülle großlaubiger Gewächse, in unseren versteckten Grasnestern saßen, hatte etwas Zutrauliches und Wohnliches. Die Luft war mild und man atmete den würzigen Hauch der Blätter wie nach erquickendem Gewitterregen. Der Wiederbeginn des Regens hatte neues Leben ersprießen lassen. Nach Herzenslust schlenderte ich durch die Gebüsche und bereicherte meine Sammlungen. Mohammed war inzwischen mit dem Bau seines Pfahlwerks beschäftigt, zu dem hunderte von Eingeborenen die Baumstämme zusammenschleppen mussten. Die neue Seriba, ein Palisadenviereck von 100 Schritt im Geviert, konnte bereits am 5. Tag von den kriegsmüden und verwundeten Soldaten bezogen werden. Die alte Seriba war inzwischen geräumt worden und als Mohammed aufbrach, zog ich es vor, an diesem ruhigen Platz mein Strandquartier aufzuschlagen. Ein arger Störenfried in diesem Idyll war der Hunger. Die Vorräte waren erschöpft. Vor 20 Tagen durfte ich auf die Rückkehr Mohammeds nicht rechnen und da die zurückgelassenen Lebensmittel äußerst knapp bemessen waren, musste eine genaue Einteilung vorgenommen werden. Meine täglichen Rationen bestanden in einem kümmerlichen Huhn und einem Fladen von bitterem Eleusinebrot. Für die Jagd schien die Jahreszeit sehr ungünstig, außerdem waren wir der Gefahr eines feindlichen Handstreichs ausgesetzt. Es hieß beständig auf der Hut sein. Ein Rätsel ist es mir geblieben, womit die Bongo, unsere Träger, während dieser Zeit ihr Leben gefristet haben. Jedenfalls besaßen sie eine große Gewandtheit, sich aus dem Wald allerhand Eßbares zu verschaffen. Auch ich griff zu manchem Mittel, das mir die Wildnis darbot, um meine Küchenvorräte zu ergänzen. Auf dem Freiplatz der alten Seriba erhob sich ein großer alter Termitenbau. Dieser wurde in jeder Nacht, die auf einen starken Regen folgte, zu einer unerschöpflichen Fundgrube für die allgemeine Küche. Es wimmelte immer von vielen tausenden ausgeschlüpfter Termiten, die man mit geringer Mühe scheffelweise auflesen konnte. Sie gehörten der fettleibigen geflügelten Klasse der männlichen Tiere an. Sobald sie aus dem Bau gekommen sind, sammeln sie sich nach kurzem Schwärmen in dichten Haufen um den Fuß des Hügels und brechen sich die Flügel ab, die nur ein wenig nach vorn gerichtet zu werden brauchen, um sofort abzugliedern und dem unbeholfenen Leib auf der Erde zurückzulassen. Mit brennenden Strohbündeln bringt man die noch nah am Bau umherschwärmenden leicht zum Fall. Es regnet dann förmlich Termiten, so dass in kurzer Zeit große Körbe gefüllt werden können. Ich habe sie nicht selten mit rohem Korn gemischt, handvollweise verspeist, als wären es Mandeln. Ende von Kapitel 18, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 19 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 19. Ein luftiger Flussübergang. Da die Rückkehr Mohammeds sich verzögerte, trat ich am 21. Mai einen 10-tägigen Streifzug nach Osten an, der durch eine abwechselnd wellenförmige und dann wieder von vielen Schluchten durchfurchte Gegend führte. Mit dem Hungerleiden war es vorbei. In den kleineren Niederlassungen Mohammeds fand ich gute Aufnahme und die Jagd lieferte eine Menge Geflügel. An Mühseligkeiten fehlte es allerdings nicht. Bei Durchquerung einer Sumpfniederung, die in ihrer ganzen Breite von 700 Metern von einem einzigen, halb schwimmenden Papyrusdickicht eingenommen wurde, fiel ich in eine durch Sumpfgras verdeckte Lache. Über und über besudelt von schwarzem Humusmoder musste ich herausgefischt werden. Von der letzten Niederlassung aus, der Seriba Tuhami, bis zu der ich östlich vordrang, bestieg ich den 15 Kilometer entfernten Baginse, eine Bergmasse von 400 Metern Höhe über dem Land. Er ist weithin sichtbar mit seinen gewaltigen Wänden, die ihn wie eine Insel aus der flachen Gegend emporsteigen lassen. Auf halbem Weg kam ich zu einem stark strömenden Bach, dessen Ufer einen tiefen Riss in dem Gestein bildeten. Es war der Ursprung des Djur, die erste wirkliche Quelle eines der Hauptzuflüsse des oberen Nil, zu der je ein europäischer Reisender vorgedrungen war. Vom Gipfel des Baginse hatte ich eine prachtvolle Fernsicht auf ein Gebirgsland, dessen Meereshöhe ich auf 1300 bis 1600 Meter schätzte. Der massige, ringsum freistehende, auf allen Seiten von Wind und Wetter benagte Berg, der höchste, zu dem mich meine ganze Reise geführt hatte, erschien mir wie ein Überrest der hohen Gebirge, die in Urzeiten das südwestliche Nilgebiet begrenzt haben müssen. Bei dieser Gelegenheit war ich unwissentlich einer großen Gefahr entgangen. Wenige Tage nach meiner Abreise überfiel der benachbarte Stamm der Babukur, der beständigen Raubzüge der Nubier müde, die Seriba Tuhami. Die Babukur verbrannten die Niederlassung und nur weniger ihrer Bedrücker entkamen. Ich selbst aber langte am 1. Juni wohlbehalten wieder in der Seriba Surur an. Bald darauf kehrte auch Mohammed nach schweren, aber erfolgreichen Kämpfen mit einem Teil des verloren gegangenen Elfenbeins zurück. Er ließ dann große Scharen botmäßiger Niamniam, einen der gewöhnlichen Beutezüge in dem Sumpfgebiet, der Babukur unternehmen, um die hungernden Karawanen mit neuen Kornvorräten zu versehen. Unter ihrer Führung war es zu argen Schandtaten gekommen. Eingeborene brachten mir mehrere Menschenschädel in frisch gekochtem Zustand, und vor einer Hütte sah ich einmal das neugeborene Kind einer fortgeschleppten Sklavin in den letzten Zügen. Erbarmungslos ließ man es so lange liegen, bis es verendet sein würde, um dann in den Kochtopf gesteckt zu werden. Ich hatte die dabei sitzende Frau auf dem Fleck totschießen mögen, aber besann mich noch zur rechten Zeit auf den Wahrspruch der Nubier, den sie in ähnlichen Fällen anzuwenden pflegten. Sie seien nicht als Sittenrichter ins Land gekommen. Für mich galt das in noch höherem Grade. Und welchen Zweck hätte auch mein einmaliges Einschreiten gehabt? Da fänden Missionare ein fruchtbares Feld für segensreiche Tätigkeit, aber entsagungsvolle, selbstverleugnungsfähige Männer mussten es sein. Am 11. Juni wurde der Rückmarsch nach Norden fortgesetzt. Wiederholt hatte sich auf dieser Strecke die Karawane geteilt. Zuerst kam eine Hiobspost von der Streitmacht, die mit der Ghattasschen Gesellschaft nach Westen geschickt war. Sie war beim Übergang über einen Waldbach von drei Häuptlingen der Niamniam überfallen worden. Gleich der erste Lanzenangriff bedeckte den Platz mit Toten und Verwundeten. Der größte Teil des Gepäcks ging verloren. Eine rasch errichtete Verschanzung wurde 3 Tage lang wütend bestürmt. Als die Lanzen verbraucht waren, schleuderten die Feinde mit gewaltiger Wucht zugespitzte Pfähle. Ein Drittel der Soldaten war kampfunfähig gemacht worden, und nur unter Zurücklassung des Elfenbeins gelang es ihnen, nach 6-tägiger Einschließung zu entkommen, noch bevor Mohammed mit einer starken Ersatzkolonne zu Hilfe eilen konnte. Am 24. Juni 1870 galt es, den wasserreichen Tondi-Fluss zu überschreiten, mit dem das Gebiet der Niamniam verlassen wurde. Mohammed hatte Boten vorausgeschickt, um die Ankunft der Karawane zu melden, damit Zeit gewonnen wurde, die zum Übergang über den Fluss erforderliche Brücke zu schlagen. In der Tat waren, als wir anlangten, die Arbeiten längst vollendet. Eine Hängebrücke höchst eigentümlicher Art spannte sich über das reißende tiefe Gewässer. Mit Benutzung einiger starker Uferbäume waren Taue über den Fluss gespannt worden. Durch Querhölzer miteinander verbunden, gaben sie einen mehr als luftigen Steg ab, der höchst gefährlich hin und her schaukelte und mir den Übergang fast nur kriechend ermöglichte. Der Baustoff, aus dem die Hängebrücke hergestellt war, bestand ausschließlich aus den Reben von wilden Wein, die zu dicken Tauen von unvergleichlicher Festigkeit und Spannkraft zusammengeschnürt waren. Um die für die Spannung erforderliche Höhe zu gewinnen, war auf beiden Seiten ein Gerüst aus umgestürzten Bäumen errichtet worden, das zu den als Brückenpfeiler dienenden großen Bäumen hinaufführte. Es war ein verzweifeltes Klettern von Ast zu Ast auf diesem verworrenen Bauwerk, und nur die Gewandtheit eines Waldmenschen schien befähigt, solche Hindernisse zu überwinden. Nach Überschreitung des Tondi am 24. Juni ließ Mohammed den Haupttrupp der Soldaten und Träger weiter nordwärts marschieren, während er selbst einen Abstecher nach Osten unternahm, um an den Grenzen seines Mitu-Gebiets die dort aufgestapelten Elfenbeinvorräte abzuholen. Ich schloss mich ihm mit dem unentbehrlichsten Gepäck an. Der Weg führte über zahlreiche Bäche, dazwischen durch ein schräg abfallendes Gelände, dessen Landschaft im Vergleich zu den früheren parkähnlichen Waldgebieten ein neuartiges Aussehen darbot. Viele Kilometer weit schweifte der Blick über baumfreie Steppenflächen, die ab und zu von undurchdringlichen Bambusdschungeln unterbrochen waren. Recht ergiebig war die Jagd in der Seriba Mbomo, 39 Kilometer vom Punkt des Übergangs über den Tondi, konnte ich genauere Nachrichten über das Volk der Babukur einziehen, deren östliche Hälfte, auf ein Gebiet von 1200 Quadratkilometern zusammengedrängt, sich gegen die Raubzüge der Khartumer Händler sowie der Niamniam-Häuptlinge kräftig gewehrt hat. Sie sind ein Volk von typischer Negerrasse und sehr dunkler Hautfarbe. In die Enge getrieben wehren sie sich bis aufs Äußerste, und da der Kannibalismus unter ihnen ganz allgemein sein soll, begnügen sich die Eindringlinge gewöhnlich mit flüchtig aufgegriffener Beute. Die Babukur haben eine unangenehme, ausdruckslose Gesichtsbildung. Die Frauen sind in der Regel ein Ausbund von Hässlichkeit und entstellen ihre unregelmäßigen Züge noch durch künstliche Mittel in einem Grad, der alles bisher Gesehene in den schatten stellt. Die verheirateten Frauen durchbohren Ober- und Unterlippe sowie die ränder der Ohrmuschel und stecken 2,5 Zentimeter lange Grashalme durch die zahlreichen Löcher. Auch die Nasenflügel werden in ähnlicher Weise behandelt. In Mbomo trennte ich mich von Mohammed, der noch andere Seriben besichtigen wollte, und schlug mit wenigen Begleitern den nächsten Weg nach Mohammeds Hauptstützpunkt, der Seriba Zabi, ein. Am zweiten Tag des Marsches durch menschenleere Waldeinöde hatte ich ein höchst unangenehmes Erlebnis beim Übergang über einen breiten, reißenden Bach. Während meine Leute über eine schnell hergestellte Brücke schritten, stieg ich ins Wasser, um der mir lästigen Kletterei zu entgehen. Mit wenigen Schwimmstößen dachte ich, drüben zu sein. Aber auf halbem Weg fühlte ich mich an allen Gliedern aufs Schmerzhafteste gepackt. Ich war an einem vom Bach überschwemmten Dornbusch von Mimosa gestrandet. Schwimmen musste ich um jeden Preis. So riss ich mich verzweifelt los und erreichte schließlich, aus hunderten Kratzwunden blutend, das Trockene. Es war mir zumute, als hätte ich mich am ganzen Leib schröpfen lassen. An teuflischer Erfindungsgabe wäre ein mittelalterlicher Folterapparat durch diese Mimosa beschämt worden. Ihre Blättchen, genau wie die der schamhaften Sinnpflanze, sind im hohen Grad empfindlich und legen sich bei jeder Berührung scheu zusammen, sind aber voller Widerhaken. Einer der nächsten Tage brachte eine neue, sehr bedenkliche Begegnung. In dichter Buschwaldung glaubte ich, einen schwarzen Baumstamm vor mir zu sehen. Plötzlich beginnt die dunkle Masse sich zu bewegen. Auf kaum 10 Schritt werden 2 breite Hörner sichtbar. Ohne lange Überlegung schieße ich, aber in demselben Augenblick saust es wie ein schwarzes Wetter an mir vorüber. Es war in dicht gedrängter Masse ein Trupp von 20 grunzenden Büffeln, die Schwänze hoch in der Luft. Rauschend, krachend, wie ein Felssturz aus Bergeshöhe schoss er dahin. Verschwunden waren die Büffel, aber fernhin rollte der Donner ihrer Hufschläge. Eines meiner Nachtlager ist mir durch einen Umstand in Erinnerung geblieben, der anzeigt, dass jene undurchdringlichen Wälder doch beständig von jagenden Eingeborenen durchstreift werden. Beim eiligen Aufbruch in der Frühe war in meiner Grashütte ein zum Trocknen aufgehängtes Paar Stiefel vergessen worden. Ein solcher Verlust wäre für mich unersetzlich gewesen, und Boten mussten zu der Stelle zurück, als nach einigen Tagen die Stiefel vermisst worden waren. Mittlerweile hatten Landstreicher rätselhafter Art die verlassene Hütte einer genaueren Durchsicht unterzogen, und längst hatte das scharfe Auge des Jägers den seltsamen Fund erspäht. Die Stiefel hingen noch immer am alten Fleck, aber die kleinen Messingringe in den Schnurlöchern waren behutsam aus dem Leder entfernt. Ein ungeahntes Schicksal war ihnen beschieden. Sie sollten dereinst an Ohr oder Nase einer schwarzen Schönen erglänzen. Am 3. Juli war ich wieder in der Seriba Sabi, dem Ausgangspunkt der großen Südreise. Ich zähle diese Reise zu den angenehmsten und glücklichsten Entdeckungszügen, die je in einem so entlegenen Teil Afrikas unternommen worden sind. Sie war angenehm infolge meiner tadellosen Gesundheit und des ausgezeichneten Klimas des Nyamnyam-Landes, glücklich durch die Gunst der äußeren Verhältnisse. Sie hatte 156 Tage gedauert, die zurückgelegte Wegstrecke betrug, von den kleineren Biegungen abgesehen, volle 1100 Kilometer. Dabei waren die Tagesmärsche oft von einer Kürze gewesen, die mich in Verzweiflung bringen konnten. Ein eigentlicher Marschdauer hatte, dem Tagebuch zufolge, die ganze Reise 248 Wegstunden erfordert. In Sabi hielt ich nach den Gewaltmärschen der letzten Tagreisen kurze Rast. Ich erhielt hier ein dickes Paket Briefe und verbrachte die ungewohnte Muße im angenehmen Lesen der angehäuften Briefschaften. Hier ging mir auch die erste Kunde zu von dem Versuch der ägyptischen Regierung, im Gebiet des Bahr el Ghazal festen Fuß zu fassen. Kutschuk Ali, ein bald darauf gestorbener Khartumer Elfenbeinhändler türkischen Ursprungs, war vom Generalgouverneur an die Spitze von 2 Kompanien Regierungstruppen gestellt worden. Ihr Erscheinen rief große Bestürzung hervor. Alle seriben wurden nun für Regierungseigentum erklärt, der Handel im Gesamtgebiet des oberen Nil verstaatlicht. An Stelle kaufmännischer Verwalter traten Militärpersonen und die privaten Söldnerbanden wurden der Sudanarmee einverleibt. Darüber ist es bald zu blutigen Streitigkeiten und später zu einem sehr ernsthaften Krieg der Regierung mit den Sklavenhändlern gekommen. Die Erholungspause beschränkte sich auf 5 Tage. Mohammed war nicht eingetroffen, er sammelte bei seinen Mittu immer noch zwangsweise Kornvorräte. Inzwischen herrschte in Zabi bittere Not und schon am 8. Juli musste ich mit frischen Trägern, aber ohne Proviant aufbrechen. Die Träger haben in den nun folgenden anstrengenden Tagen Unglaubliches geleistet, denn die auf dem Weg liegenden Seriben waren ebenso ausgehungert wie Sabi. Diese Leute lebten auf der ganzen 5-tägigen Reise ausschließlich von wilden Wurzeln und Knollen, die sie im Wald ausgruben. Erst am Morgen des letzten Marschtags kam Hilfe, indem ihnen Körbe mit Getreide entgegengeschickt wurden. Gierig fielen die Träger darüber her und verzehrten die Körner ungekocht, indem sie sich diese handvollweise in den Mund stopften. Dann folgte am 12. Juli ein schwieriger Übergang über den mächtig angeschwollenen Tondi, der weit in das anliegende Gelände ausgetreten war. Über den Fluss selbst kam die Karawane nach und nach unter Anwendung aller Vorsicht auf einem gebrechlichen, aus Grasbündeln bestehenden Floß. Am Abend des 13. Juli wurden die ersten Hütten der Seriba Ghattas erreicht. Damit war ich, nach einer Abwesenheit von 8 Monaten, wieder glücklich in meinem alten Standquartier angelangt. Ende von Kapitel 19, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 20 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 20. Der unglücklichste Tag meines Lebens. Fast den ganzen Rest des Jahres 1870, über 5 Monate, habe ich in der Seriba Ghattas verbracht. Eine Zeit ruhiger Arbeit, die nur zweimal durch kleine Ausflüge unterbrochen wurde. Der Reiseplan, aufgrund dessen die Berliner Akademie der Wissenschaften die Mittel bewilligt hatte, war durchgeführt. Aber ich trug mich mit dem Plan einer zweiten Reise in das Niamniam-Land, deren Verwirklichung mir das Eintreffen neuer Vorräte ermöglichen sollte. Ich konnte jetzt die mir bekannten Seribenverwalter durch Geschenke an Mänteln, Pistolen und Flinten verpflichten, jede Dienstleistung durch Perlen und Zeuge belohnen. Auch konnte ich wieder einigermaßen europäische Lebensart pflegen, sogar Wein trinken konnte ich, was im Inneren Afrikas ein rätselhaftes Glück war. Ein ganz besonderer Glücksfall war es, dass ich Berichte über die reichen Ergebnisse des letzten Jahres noch rechtzeitig hatte abschicken können. Es war der einzige Ersatz für den späteren Verlust fast all meiner Papiere. Briefe nach Europa, die ich meinem Freund Mohammed nach der Meschra mitgegeben hatte, waren schon nach 5 Monaten in den Händen der Empfänger. Auf dem Rückzug von der Meschra erging es Mohammed recht schlecht. Einer seiner Widersacher unter den Händlern hatte ihm im dichtesten Wald einen Hinterhalt gelegt. Seine Khartumer Soldaten weigerten sich, auf die Wegelagerer, ihre Glaubensgenossen zu schießen. So blieb Mohammed auf die Hilfe seiner schwarzen Landsknechte angewiesen, von denen mehrere niedergemacht wurden. Auch ein Vetter Mohammeds wurde erschossen. Er selbst wurde zu Boden geschlagen, erhielt eine Menge Säbelhiebe über dem Kopf und wurde im Blut schwimmend liegen gelassen. Sämtliche Vorräte wurden geraubt. Der Befehlshaber der ägyptischen Regierungstruppen aber blieb trotz aller Zeugenaussagen gleichgültig und schritt nicht ein. Auch sonst ließen die Sicherheitszustände viel zu wünschen übrig. Ich selbst aber war auf meinen Ausflügen von Gewalttätigkeiten verschont und konnte mich in meiner Hütte behaglich einrichten. Ich legte mir eine kleine Menagerie an. Mohammed schenkte mir ein erbeutetes Elefantenjunges, das mit Kuhmilch aufzuziehen versucht wurde. Vor der Hütte standen Esel und Kuh, im Inneren wurden untergebracht ein Kalb, Hunde, zwei Karakalluchse, ein Honigdachs und ein Zebraich-Neumon. Leider hatte ich meine Absicht aufgegeben, den Wohnsitz außerhalb der Palisaden aufzuschlagen, um so der feuergefährlichen Nachbarschaft so vieler Strohhütten zu entweichen. Der Oberverwalter hatte dies für gefährlich gehalten, und das ist mir zum Verhängnis geworden. Mitten unter den Vorbereitungen für eine neue Niamniam-Expedition überraschte mich der unglücklichste Tag meines Lebens. Als ich am 1. Dezember 1870 mit Briefschreiben beschäftigt war, erschreckte mich plötzlich der Ruf eines Bongo. Podu, Podu, Feuer! Ich eilte vor die Tür und sah auch schon, nur durch drei Hütten von der meinigen getrennt, die Lohe aus der Spitze eines Kegeldachs emporschlagen. Die Windrichtung führte die Flammen gerade auf meine Behausung. Sofort kamen alle meine Leute herbeigesprungen und jeder griff nach dem, was ihm gerade unter die Hände fiel. Ich selbst schleuderte die für einen solchen Fall bereits zurechtgelegten Manuskripte in einen großen Holzkasten. Es war ein eitles Bemühen, allerdings gelang es meinen Dienern, fünf Lederkoffer und zwei Kasten auf den nahen Freiplatz der Seriba zu schleppen. Allein nur zu bald fegte die Lohe über den ganzen Platz. Kein Mensch hatte mehr standzuhalten vermocht. Auf der Flucht warf ich noch einen Blick auf den Rest meiner Habe. Die Kasten begannen zu rauchen und lange Flammensäulen bezüngelten sie. Es war für mich ein herzzerbrechender Anblick. Enthielten sie doch alle meine Manuskripte, die Reisetagebücher und die Notizbücher. Der Feuerregen versengte mir das Haar. Heulend mit verbrannten Füßen folgten die Hunde und atemlos hielten wir endlich unter einem großen Baum. Ich hatte nicht einmal nach meinem Hut greifen können. Hinter uns erscholl das Krachen der zusammenbrechenden Dächer, ab und zu übertönt von dem dumpfen Schall der explodierenden Munitionsballen, während die zurückgelassenen Gewehre sich entluden und die Fliehenden bedrohten. Die Nubier benahmen sich überraschend ruhig, die meisten von ihnen hatten nur wenig oder nichts zu verlieren und so manches Schuldbuch musste in den Flammen verschwinden. Nur die mohammedanischen Priester heulten und schrien vor ihren Hütten die gewohnten Beschwörungsformeln. Die ganze Seriba stand in vollem Brand. Bündel von glimmendem Stroh führte der Sturmwind mit sich und entzündete in wenigen Minuten auch die außerhalb des Pfahlwerks gelegenen Hüttengruppen. Die ausgedörrte Steppe fing ebenso leicht Feuer und selbst die alten Bäume entflammten sich. Das Unheil währte indes kaum eine halbe Stunde. Die Leute brachten Wasser in Krügen herbei, um wenigstens einen Teil der glimmenden Kornvorräte in den großen Tonkrügen zu retten. Als die Sonne sank, wurde das Nachsuchen in der glimmenden Asche meiner Hütte begonnen. Ich hatte wenig mehr als das nackte Leben gerettet. Ohne Kleider, ohne Waffen und Instrumente, ohne Tee und Chinin, stand ich jetzt vor dem Haufen Kohle und Asche, der die Frucht mehrjähriger Anstrengungen barg. Meine schöne Ausrüstung für die geplante Forschungsreise, die Sammlung aus letzter Zeit, unter denen der Verlust der gesamten Ausbeute an Insekten und vieler wertvoller Erzeugnisse des afrikanischen Kunstfleißes am meisten zu beklagen war, meine Handschriften mit allen meteorologischen Beobachtungen, die ich von meinem Aufbruch von Suakin an täglich gebucht hatte und die allein gegen 7000 barometrische Ablesungen enthielten, die Reisetagebücher mit den Erlebnissen und Wahrnehmungen von 825 Tagen, die mühsam erlangten Körpermessungen und Wörterverzeichnisse, alles war in wenigen Minuten ein Raub der Flammen geworden. Nichts war gerettet als mein Bettzeug, meine Zeichnungen, Schreib- und Zeichenmaterial, zwei Koffer mit drei Barometern und einem Kompass und das der Asche entnommene Eisengerät aus den Werkstätten der Mangbattu und der Niamniam. Der Abend kam, mit ihm wie gewöhnlich die Kuh mit dem Kalb, um mir zwei Gläser Milch zu spenden. Ich zehrte von den letzten Überbleibseln meiner Vorräte. Um mich herum heulten die Hunde wegen ihrer verbrannten Füße. Die Diener und die Sklaven waren vergnügt, denn was hätten sie zu verlieren gehabt? Ich konnte die Häupter meiner Lieben zählen. Es waren 7 Vierbeinige und 7 Zweibeinige. Als es völlig dunkel geworden, glich die ehemalige Seriba einem glänzenden Kohlenfeld. Immer noch brannte der alte Feigenbaum vor dem Haupteingang in seinen höchsten Ästen mit hellen Flammen und das Pfahlwerk selbst umgab diese schreckliche Festbeleuchtung wie mit einem Kranz brennender Lämpchen. Den Nubiern war der Anblick nichts Ungewohntes, hatten sie doch selbst so viele Negerdörfer eingeäschert. Jetzt, da sie ihre Vorräte beraubt, sich hungernd schlafen legen mussten, konnten sie an sich selbst erfahren, wie es den Verfolgten zumute gewesen sein mochte. Einen merkwürdigen Anblick gewährte die Landschaft in der Frühe des folgenden Tages. Schneeweiße Aschefelder bedeckten den Boden und wechselten ab mit den halb verbrannten Kohlenschollen. Wie auf einem Moorboden im Winter der Schnee mit den aufgeschichteten Torfstücken. Der auf dem Boden lagernde Rauch, die kahlen Bäume, vervollständigten den Vergleich mit einer nordischen Winterlandschaft. Schwarze und braune Gestalten, in Lumpen gehüllt, strichen durch die verkohlten Trümmer und scharrten im Boden. Dazwischen lagen die gedunsenen Leiber halb gerösteter Esel und Schafe. Eine große Schar wassertragender Sklavinnen war immer noch bemüht, die glimmenden Kornhaufen zu löschen. In den nächsten Tagen wurde schon mit dem Wiederaufbau begonnen. Hunderte von Bongo, Djur und Dinka eilten mit Bambus, Holz, Gras und Stroh herbei, um die neuen Hütten zu errichten. Aus dem Unglück wollte man nicht die geringste Lehre ziehen. Die Seriba wurde nicht nur auf derselben Stelle, sondern auch ganz in derselben gedrängten Bauart wiederhergestellt. Die Veranlassung zum Brand setzte mich nicht im geringsten in Verwunderung. Einer der Soldaten des Gattas war mit seiner Sklavin in Streit geraten und hatte im Inneren der engen Behausung sein Gewehr auf sie losgedrückt, um von ihr ein Geständnis zu erpressen. 10 Minuten später stand die Hütte in Flammen. Die glimmende Papierpatrone hatte im Dachstroh Feuer angefacht. Die Schuld an allem trug nach meiner Ansicht der Verwalter Idris. Denn weshalb gestattete er das wahnsinnige Schießen innerhalb der Seriba? Weshalb ließ er es zu, dass jeder nach eigenem Belieben die Zahl seiner Hütten, Zäune und Sonnendächer vermehren durfte, wie man Ähnliches in keiner zweiten Seriba zu sehen bekam? Er selbst trug noch dazu bei, den Strohwirrwarr zu vermehren, indem er dicht vor meiner Hütte ein großes Schutzdach, eine Rokuba, für sein Reitpferd bauen ließ. Der Zerstörung der Seriba folgte auf dem Fuß die Hiobspost von der gänzlichen Niederlage der Abteilung, die bereits auf dem Vormarsch nach Süden ins Niamniamland begriffen war. Abgesehen von den eingeborenen Trägern hatten allein 150 Mohammedaner den Tod gefunden. Auch nach dieser Richtung hin war mir also jede Möglichkeit einer neuen Unternehmung vorläufig abgeschnitten. Das Unglück an sich, das mich betroffen, hätte mich keineswegs davon abzuhalten vermocht, die geplante zweite Niamniam-Reise ins Werk zu setzen. Aber wie konnte ich ein solches Vorhaben ausführen, da mir niemand die eingebüßten Ausrüstungsgegenstände zu ersetzen vermochte? Ich besaß weder Schuhe noch Stiefel, weder Munition noch Waffen. Ich besaß keine Papiervorräte, keine Instrumente mehr. Selbst die unentbehrlichsten Taschenuhren waren verloren. So musste ich mich schweren Herzens zur Heimreise nach Europa entschließen. Ende von Kapitel 20. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 21 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 21. Zum Fürsten der Sklavenhändler. Vor mir lag noch über ein halbes Jahr, ehe ich auf den Nilbarken die Rückreise antreten konnte. Diese Zeit nach Kräften auszunützen, gebot mir die Pflicht. So begann ich mit düsterem Sinn meine Arbeit von vorn. Mehr als früher kämpfte ich, einem Bettler gleich, mit Mangel und Entbehrungen. Zunächst beschloss ich, der unseligen Brandstätte den Rücken zu kehren und mich nach der Seriba Kutschuk Ali, jenseits des Djur, zurückzuziehen, deren Verwalter, Chalil, mir befreundet war. Meiner vortrefflichen Genfer Ankeruhren beraubt, verfiel ich zur Sicherstellung der Wegaufnahme auf das Mittel, die Schritte zu zählen. Ein Fehler von 5-8% war dabei allerdings nicht zu vermeiden. Das Maß meiner Schritte wechselte je nach der Beschaffenheit des Weges zwischen 60 und 70 Zentimeter. Ich zählte immer nur bis 100 und las die einzelnen 100 an den Fingern ab. Waren 500 voll, so machte ich auf dem Notizblatt einen Strich. Das zweite 500 gab einen Querstrich, so dass ein Kreuz entstand, das 1000 Schritt bedeutete. Zwischen den Kreuzen wurden die Notizen über Wegrichtung und Örtlichkeit eingetragen. Nach vollbrachtem Tagemarsch konnten die Summen mit Ruhe zusammengezählt und im Tagebuch eingetragen werden. Bis zur Einschiffung in der Meschra, 6 Monate später, zählte ich auf diese Weise 1,25 Millionen Schritte. Manche Reisende sind später meinem Beispiel gefolgt. Bei Chalil fand ich gastliche Aufnahme und offenen Kredit. In der Seriba waren einige des Schneiderns kundige Leute, mit deren Hilfe ich mich neu einkleidete. Freilich musste ich mich mit leichten Baumwollstoffen begnügen. In dornreichen Walddickichten war das für den Botaniker und Jäger ein großer Übelstand. Einen leichten, aber sehr haltbaren Hut klebte ich mir selber aus zähem Patronenpapier zusammen und übernähte ihn mit weißem Zeug. Der Weihnachtstag war der kälteste meines Aufenthalts im tiefen Binnenland. Eine Stunde vor Sonnenuntergang stand das Thermometer auf nur 16 Grad Celsius über Null. Trotzdem stieg die Hitze mittags regelmäßig auf über 30 Grad. In der Hoffnung, aus dem Nachlass Kutschuk Alis manches Brauchbare erstehen zu können, beschloss ich, eine Wanderung nach dem Lager der ägyptischen Regierungstruppen anzutreten. Es war weit nach Westen vorgeschoben und befand sich 7 gute Tagesmärsche entfernt, bei der großen Niederlassung Dem Siber, des mächtigsten der Khartumer Seribenbesitzer, des Siber Rachama, der selbst im Land anwesend war. Sein Landbesitz umfasste das westlichste Ende des von den Khartumern besetzten Gebietes und grenzte unmittelbar an die südlichen Vorposten des Sultans von Darfur. Bald danach, 1875, wurde das Sultanat Darfur dem ägyptischen Reich einverleibt, nachdem die Eroberung des Landes durch Siber von Süden her erfolgt war. Im Kampf um die Freiheit seines Landes fiel der letzte Sultan Ibrahim. Siber war der Vater des im späteren Mahdistenaufstand berühmt gewordenen Rebellenführers Soliman Siber, der im Juli 1879 mit seinem ganzen Anhang durch Gezi Pascha vernichtet wurde. Am Neujahrstag 1871 begann ich die Wanderung nach Norden und nach Westen, die sich dann nach Süden wendete, um in großer Schlinge zu Chalils Seriba zurückzuführen. Sie erschloss mir tiefe Einblicke in die Gräuel des Sklavenhandels. Ich betrat zunächst einen Boden, der durch den früheren Besuch von Forschungsreisenden bekannt geworden war. Am Pongo hatte 1863 Theodor von Heuglin über 8 Monate gelebt und in einem nahen Dorf war sein Begleiter Dr. Steutner gestorben und in der Nachbarschaft hatte die Holländerin Fräulein Alexine Tiene, die später ermordete kühne Afrikareisende, ihr trotz allem Reichtum elendes Dasein gefristet. Eine gänzlich zerfallene Hütte, jetzt Behausung von Ziegen und Schafen, bezeichnete den Platz, an dem die Gebeine ihrer Unglücklichen vor 8 Jahren hier dem Klima zum Opfer gefallenen Mutter moderten, bis sie ihren weiten Weg bis zur Heimat antreten konnte. Mein nördlichster Punkt auf der Wanderung nach Westen war die Hauptseriba des Ali Amuri, von den eingeborenen Longo genannt. Sie übertraf an Hüttenzahl, aber auch an bodenlosem Schmutz und Unordnung die Seriba Gattas. Alle Hütten und Zäune waren schief und krumm und die verworrenen Gehöfte bereits so verfallen, als seien sie jahrelang nur von Ratten und Termiten bewohnt gewesen. Ekelhafte Haufen von Küchenabfällen, Aschenhügel, faulende Strohmassen, alte Körbe und Kürbisschalen lagen mannshoch in den engen Gassen. Haushoch waren sie draußen vor den Eingängen aufgestapelt, überwuchert von Schimmel und Pilzen. Es war eine Musterwirtschaft zügelloser nubischer Banden. An diesem Platz hielten sich das ganze Jahr über viele Sklavenhändler auf, die von zahlreichen Baggara-Arabern begleitet waren. Diese wilden Söhne der Steppe lagerten mit ihren abgemagerten Rindern hordenweise im Umkreis. Neugierig drängten sie sich um mich, da sie noch nie einen Christen zu sehen bekommen hatten. Von einem erhöhten Platz aus zeigte ich ihnen verschiedene meiner Zeichnungen. Die Wirkung war unbeschreiblich. Ein Jauchzen der Freude entrang sich ihren rauhen Kehlen. Schließlich ließen sich einige herbei, mir zu sitzen. Diese Baggara waren echte Araber, schöne, hellbraune Gestalten von schlankem, nervigem Wuchs und tadelloser Regelmäßigkeit der Gesichtsbildung. Ein alter mohammedanischer Eiferer aus Darfur tobte über das sündhafte Zeichnen. Als ich ihm aber zurief, so geh doch fort und lass mich ungeschoren, da stimmten viele der Baggara mir bei und suchten den Schreier zu beschwichtigen oder sie lachten ihn aus. Zuletzt wurde er verhöhnt und unter Späßen beiseite gestoßen. Am 6. Januar verließ ich die bisher verfolgte Nordrichtung und setzte die Wanderung, im rechten Winkel abbiegend, in südwestlicher Richtung fort. Hier traf ich wieder einmal mit meinem Freund Mohammed zusammen. Begleitet von einem großen Trosskorn befördernder Bongo war er ebenfalls auf dem Weg zum ägyptischen Lager. Häufig begegneten mir jetzt kleine Trupps von Gelaba, die auf Eseln oder Ochsen mit ihren Waren einhergezogen kamen. Am 13. Januar wurde das vorläufige Ziel der Wanderung erreicht, die Hauptseriba des Siber und das ägyptische Lager. Dem Siber liegt 215 Meter höher als die große Seriba Gattas. So geringfügig der Einfluss auf das Pflanzenleben zu sein schien, so gab doch der auffällige Wechsel der hydrographischen Verhältnisse ein ganz verändertes Gelände zu erkennen. Aus aufsaugendem, trockenem Boden gelangt man fast unmittelbar in ein ertragreiches Quellland. Die Flüsse, Bäche und Gräben enthalten das ganze Jahr hindurch ununterbrochen fließendes Wasser von reinster Beschaffenheit. Die große Seriba Sibas, deren Pfahlwerk ein 200 Schritt im Geviert haltendes Viereck bildet, ist von vielen hunderten zerstreuter Gehöfte und Hüttengruppen umgeben, die sich am Ostabhang einer tiefen Talniederung weithin hinziehen. Das Tal durchströmt ein von reichen Uferquellen gespeister Bach. Das Ganze gewährt den Eindruck einer sudanischen Stadt. In der Sprache der Sudaner hießen auch Niederlassungen von solcher Größe Dem, Stadt. Am südlichen Ende hatten die ägyptischen Truppen ihr Lager eingerichtet. Die Ahmed Aga, der Stellvertreter des verstorbenen Kutschuk Ali, befehligte. Teuerung herrscht infolge der Überfüllung durch die Tausende von Sklavenhändlern, die aus Kordofan herbeigezogen waren. Der Sultan von Darfur hatte auf die erste Kunde von den auf seine Kupfergruben gerichteten Pläne der Ägypter die Grenzen abgesperrt. So sahen sich die Händler gezwungen, den weiteren, gefährlichen Weg durch die wüsten Steppenstriche der räuberischen Baggara einzuschlagen. Trotzdem schien die Anwesenheit der Regierungstruppen den Zuzug der Sklavenhändler verdoppelt zu haben. Seit dem Ende der letzten Regenzeit waren über 2000 Kleinhändler herbeigezogen und immer noch wurden neue Ankömmlinge erwartet. All diese Leute zerrten wie die Truppen von Sibas Kornvorräten. Statt inmitten reicher Kornhändler ihren Sitz aufzuschlagen, hatten sich die ägyptischen Truppen am äußersten Rand des Seribengebietes der Provinz Bahr el-Ghazal niedergelassen. Angeblich geschah es, um die Zugänge zu den Kupfergruben von Darfur zu beherrschen, in Wirklichkeit aber, um der Sklavenquelle näher zu sein und den direkten Handel mit den nördlichen Absatzgebieten besser ausbeuten zu können. Ungeachtet dieser großen Anhäufung von Menschen war der Gesundheitszustand, soweit ihn das Klima beeinflusste, völlig befriedigend. Auch die Sterblichkeit unter den Sklaven schien an diesem von schwarzer Ware überfüllten Stapelplatz nicht groß zu sein. Die verweichlichten ägyptischen Soldaten fühlten sich indes äußerst unglücklich. Jetzt schon, und noch war das erste Jahr kaum abgelaufen, hätten ihre Klagen Steine erweichen können. Es fehlte der Schnaps, das Weizenmehl, der Reis, sich selbst aber zu helfen, dazu waren sie zu träge. Der Eindruck eines schmutzigen Menschengewühls wurde durch den starken Zuzug der Sklavenhändler außerordentlich vermehrt. Die unsauberen, in Lumpen gehüllten Gestalten der Menschenkrämer saßen mit ihrem Plunder haufenweise auf allen freien Plätzen. Widerlich waren die rauen Stimmen und das heisere Geschrei ihrer gotteslästerlichen Gebete, widerlich die Trägheit, Trunk und Schlafsucht. Überall herrschte ein faules, lasterhaftes Getreibe, begleitet von allen möglichen ansteckenden Krankheiten, dazu Grabesdüfte und Gerüche übelster Art. Überall stieß ich auf Dinge, die meine Sinne aufs Empfindlichste beleidigten. Bei Sieber fand ich indes gastfreie Aufnahme, und ich hatte keinen Grund zur Klage. In einem trostlosen Zustand fand ich ihn aber selbst, der bei einem Zusammenstoß zwischen Nubiern und Ägyptern schwer verwundet worden war. Das Fußgelenk war von einer Kugel durchbohrt worden. Nach Verlauf vieler Wochen gelang erst die völlige Wiederherstellung. Sieber hatte sich mit einer Art fürstlichen Hofhalts umgeben. Seine Privatwohnung bestand aus einer Gruppe wohlgebauter Hütten. Eine bewaffnete Wache war Tag und Nacht aufgestellt. Reich gekleidete Sklaven meldeten die Besucher an, und eigene Räume mit Divanen, von Teppichen bedeckt, waren als Wartezimmer hergerichtet. Den Gästen wurde Kaffee, Tschibuk und Scherbet gereicht. Gefangene Löwen, an schweren Ketten befestigt, erhöhten die fürstliche Pracht. Hinter einem großen Vorhang stand in der innersten Hütte das Krankenlager des Sieber, um das sich ständig eine Anzahl dienstbarer Geister zu schaffen machte. Ein ganzer Haufen Faki saß an der Wand des Gemaches auf den Divanen. In einem Fort murmelten sie Gebete. So leidend auch der Zustand des Kranken war, so kamen und gingen dennoch ununterbrochen die Leute, die ihn zu sprechen wünschten. Ich besuchte Sieber häufig und saß dann neben seinem Bett. Er beklagte seinen hilflosen Zustand und bedauerte, dass er nicht selbst für meine Bedürfnisse sorgen könne. Wäre er gesund, dann würde es ihm ein Vergnügen bereiten, mich persönlich durch sein Land zu führen. Zum Glück verlangte er von mir keine ärztliche Hilfe, und ich beruhigte ihn durch meine Zustimmung zu der eingeschlagenen Heilmethode mit Ölspülung. Aus den Lagerhäusern Siebers erhielt ich gegen eine Anweisung aus Khartum einen Zentner Kupfer, der mir als bare Münze diente. Außerdem wurde mir ein großer Vorrat an Patronenpapier geliefert, um die gesammelten Pflanzen darin trocknen zu können, auch Seife und Kaffee. Den größten Dienst aber leistete mir Sieber, indem er mich mit Schuhwerk europäischer Art versah. Auch Pfeifenköpfe, Kämme, Zündhölzchen nannte ich wieder mein. Bisher hatte ich mich, da ich unterwegs gern Tabak rauchte, mit einem Feuerbrand beholfen, der mir glimmend nachgetragen werden musste. Kaum war ich in den mir zur Unterkunft angewiesenen Hütten eingerichtet, als sich auch schon Besuche der verschiedensten Art bei mir einstellten. Ich lernte einige der größeren Sklavenhändler kennen, die hier von alters her ansässig waren und nun vor Begierde brannten, hinter die ihnen unverständlichen Absichten meiner Reise zu gelangen. Schon lange vor Ankunft der ersten Khartumer Handelsgesellschaften hatten sich zahlreiche Sklavenhändler aus Darfur und Kordofan dauernd in Dar Ferit, dem südlich von Darfur gelegenen Landstrich, niedergelassen. Sie legten ausgedehnte Ansiedlungen an, die ihnen als Stapelplätze der schwarzen Ware dienten. Als nun die elfenbeinsuchenden Khartumer erschienen, wurden sie von den Sklavenhändlern mit offenen Armen empfangen. Sofort gründeten sie ihre Seriben als Feste, Waffen- und Stapelplätze des Elfenbeinhandels. Die Sklavenhändler blieben dabei in ihren früheren Sitzen, so dass diese Plätze mit der Zeit den Umfang und das Aussehen sudanischer Marktstädte gewannen und zugleich die Mittelpunkte für den gesamten Sklavenhandel dieser Länder wurden. Da im Sudan alle Bedingungen zu einem bequemen Absatz der Sklaven gegeben waren, trat nun auch bei den Unternehmungen der Khartumer der Sklavenhandel immer mehr in den Vordergrund, und die Leute, über deren Kommen sich die Gelaba so sehr gefreut, wurden bald ihre schlimmsten Nebenbuhler. Sieber, der seinen ausgedehnten Landbesitz auf eine Streitmacht von 1000 Feuerwaffen stützte, hatte im Jahr vorher keinen größeren Erlös an Elfenbein gehabt als 300 Lasten. Wohl aber hatte er für sich allein in demselben Jahr 1800 Sklaven auf dem geraden Weg durch die Steppe nach Kordofan befördern lassen. Ich hatte die Hoffnung gehegt, auf dem Landweg über Kordofan die Rückreise ausführen zu können. Diesem Vorhaben aber stellten sich so mannigfache Hindernisse entgegen, daß ich mich genötigt sah, der sicheren Fahrstraße auf dem Nil vor den gefahrvollen Möglichkeiten einer monatelangen Wanderung durch die Steppen der Baggara den Vorzug zu geben. Ganz abgesehen von den kriegerischen Zwischenfällen, dem Hunger und den Anstrengungen, die eine solche Reise in Aussicht stellte, abgesehen auch von der Schwierigkeit in der Beschaffung hinreichender Transport- und Lebensmittel, hatte ich auch nicht die Absicht, so viel Zeit darauf zu verwenden, wie die Karawanen der Sklavenhändler bei ihrem Zug nach Norden es zu tun pflegten. Sie blieben unterwegs oft Wochen, ja Monate lang liegen. Am 23. Januar verließ ich Demsiber, begleitet von 8 Trägern. Mein nächstes Ziel war die Niederlassung einer mit Kutschuk Ali in Verbindung stehenden Gesellschaft. Sie lag im Südwest, etwa 35 Kilometer entfernt, am Biri-Fluss. Der Verwalter, der krank und verdrießlich war, ließ mich mit ziemlich leerem Magen und ohne Speisevorräte am anderen Tag weiterziehen. Ein Ägypter, der den kranken Verwalter vertrat, trug die Hauptschuld an dieser Aufnahme der schlechtesten, die mir irgendwo in den Niederlassungen der Khartumer zuteil geworden war. Zwischen Nubiern und Ägyptern gab es überall Reibereien. Sie hassten sich gegenseitig. Die eisige Ruhe meiner empörten Diener und der verbissene Groll des Ägypters, der durch wer weiß welchen Formfehler seitens der Nubier sich verletzt fühlte, machten mir trotz meiner traurigen Lage viel Spaß. Am folgenden Morgen fühlte ich mich aber sehr unwohl. In solcher Lage musste ich die gänzliche Einbuße meines Teevorrates umso schmerzlicher empfinden, denn der Kaffee vermochte, obgleich ich ihn in großen Mengen genoss, nur wenig über mein Nervensystem. Ich musste einen sehr starken Aufguss zu mir nehmen, um die zur Fortsetzung des Marsches erforderliche Spannkraft einigermaßen aufrecht zu erhalten. Ich wandte mich nun südwärts nach den 40 Kilometer entfernten Dem Gudjua, einer der Hauptniederlassungen der angesiedelten Sklavenhändler. Der Platz bildete den westlichsten und zugleich, abgesehen von meiner Besteigung des Baginseberges, höchsten Punkt all meiner Reisen im tiefen Binnenland. Die Meereshöhe bestimmte ich auf 846 Meter. Sie wird jetzt nach Junkers Messung mit 750 Meter angenommen. Aus verschiedenen Anzeichen in der Geländebeschaffenheit glaube ich, den Schluss ziehen zu müssen, dass diese Höhenzunahme im Westen von Dem Gudjur noch stärker werden und dass vielleicht in jener Gegend irgendeine bedeutende Wasserscheide zu suchen sei. In der Tat verläuft jenseits des Biri, 42 Kilometer südwestlich von Dem Gudjur, die Wasserscheide zwischen Nil und Kongo, die zugleich die heutige Grenze zwischen der ägyptischen Bahr el-Ghazal-Provinz und französisch-Äquatorialafrika bildet. Obgleich ich mich in Dem Gudjur einer gastfreien Aufnahme zu erfreuen hatte und gute Bewirtung fand, war mein Zustand doch kläglich. Ein längst vorbereitetes skorbutisches Leiden, wahrscheinlich veranlasst durch den seit vielen Monaten bestehenden Mangel an Pflanzenkost, kam hier zum vollen Ausbruch. Das Zahnfleisch war wund und die ganze Mundhülle dermaßen entzündet, dass ich außer Wasser nicht das Geringste zu mir nehmen konnte, ohne die größten Schmerzen leiden zu müssen. Zum Glück versah mich der Verwalter, Faki Ismail, mit einem Vorrat von zarten, süßen Bataten, zu dieser Jahreszeit eine große Seltenheit und für mich damals das einzig Genießbare. Ende von Kapitel 21, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 22 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 22 Traum und Wirklichkeit. Von Dem Gudjur aus senkte sich der Weg in südöstlicher Richtung gleichmäßig bis Dem Bekir hinab, wo sich im stundenweiten Umkreis großartige Niederlassungen von Sklavenhändlern angehäuft haben. In einem der wichtigsten dieser Waffenplätze hatte Kutschuk Ali das Erbe seines Schwiegervaters Bekir angetreten. Die gerade Entfernung betrug 65 Kilometer. Unter vielfachen Abweichungen hatten wir 2 Tage lang durch ununterbrochen wasserarme Wildnis zu marschieren. Nie werde ich die Aufnahme vergessen, die mir Juma, der Verwalter Kutschuk Alis, in dem Bekir gewährte. Äußerst ermüdet vom anstrengenden Marsch und geschwächt durch das mehrtägige Fasten war ich bei einbrechender Dunkelheit angelangt. Nach vielem Hin- und Herwandern zwischen den weit zerstreuten Gehöften hatten wir Mühe gehabt, den Pfahlbau der Seriba ausfindig zu machen. Alle Hütten lagen in geheimnisvoller Ruhe und von fast unsichtbaren Händen wurde mir der Kaffee gereicht, nachdem ich in der Empfangshütte Platz genommen hatte. Der Herr der Seriba war abwesend. Sehr im Zweifel über die Art der zu erwartenden Gastfreundschaft warf ich mich, ohne etwas zur Nacht gegessen zu haben, aufs Lager. Matt und entkräftet, wie ich war, meiner Sinne nicht mehr mächtig, musste ich bald in einem tiefen Schlaf verfallen sein. Ich sah mich in einem großen, vom Glanz der Lampen strahlenden Riesenzelt. Auf reich besetzten Tafeln prangten die auserlesensten Leckerbissen. Es war das Fest der Wettrennen in Kairo, dessen Bilder an meiner Seele vorüberzogen. Ismail Pascha, der Beherrscher Ägyptens, bewirtete seine Gäste im Stil von Tausend und einer Nacht. Da dringt glänzender Lichtglanz zu meinen Augen. Eine reich gekleidete Sklavenschar naht sich mir mit Schüsseln und glänzenden Schalen, mit Kerzen und Lampen. Andere kredenzen in bunten Kristallgläsern und mit Gold gestickten Tüchern über dem Arm Sherbet und Limonade. Ich rieb mir die Augen, ich trank, ich schmeckte, es war Wirklichkeit. Juma war erst spät am Abend heimgekehrt. Kaum hatte er von meiner Ankunft erfahren, als er auch sofort sein gesamtes Küchenpersonal aus dem Schlaf trommeln ließ, um mich standesgemäß zu bewirten. Alles wurde ausgekramt und für mich hergerichtet. Brot und Weizenmehl, Makaroni und Reis, Hühner mit Tomaten und ähnliche Köstlichkeiten. Es war Mitternacht geworden. Jetzt musste ich zulangen, ob ich wollte oder nicht. Ich litt Tantalusqualen, denn mein entzündeter Gaumen und das schmerzende Zahnfleisch legten Einspruch gegen diese Bewirtung. Nur mit Mühe brachte ich einiges über die Lippen, die verbesserte Kost förderte aber auch bald meine Genesung. Ich traf in Dembekir eine Anzahl kenntnisreicher Leute an, deren Angaben über die benachbarten Yam-Yam-Gebiete ich mit sehr erfreulichem Erfolg miteinander in Vergleich brachte. Die Nachrichten bezogen sich hauptsächlich auf die beiden Yam-Yam-Häuptlinge Mofio und Solongo. Mit letzterem befand sich Juma im Krieg. Er sah sich beständig von diesem mächtigen Fürsten bedroht. Solongo war erst wenige Tage vor meiner Ankunft zurückgeschlagen worden. Da andauernd ein neuer Angriff drohte, wollte Juma, dass ich nicht länger in seiner Seriba verblieb. Vergebens suchte ich, ihn meinetwegen zu beruhigen. Dembekir war der südlichste Punkt jenseits des 7. Breitengrades, den ich auf dieser Wanderung erreichte. Von hier wandte ich mich nordöstlich zurück, zunächst nach der 52 Kilometer entfernten, schön gelegenen Niederlassung, dem Adlan, wo ich 3 Tage blieb und trefflich bewirtet wurde. Einige der ansässigen Sklavenhändler, teils Leute aus Darfur, teils Bagara, trieben neben dem Sklavenhandel auch Elefantenjagd, und zwar nach echter Sudanart, mit Schwert und Lanze. Ende von Kapitel 22, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 23 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 23. Ein lustiges Völklein. Das Völklein der Seri hat sich weit und breit um Dem Adlan herum besonders dicht angesiedelt. In ihrer äußeren Erscheinung erinnern die Seri auffallend an die Nyam-Nyam, nur tätowieren sie sich nicht. Ursprünglich ein den benachbarten Yam-Yam-Fürsten unterworfener Sklavenstamm, sind sie erst in neuester Zeit nach Norden ausgewandert, wahrscheinlich verlockt durch die Entvölkerung des Landes infolge des Sklavenraubes. Zahlreiche Zere sind indes unter den niamniam zurückgeblieben. Viele ihrer Einrichtungen sind völlig den Niamniam-Sitten angepaßt, sie haben sich aber ihre eigene Sprache erhalten. Es ist eine kräftige, wohlgestaltete Rasse. Ihre sorgfältig gebauten Hütten verraten, dass sie auf den Besitz Wert zu legen wissen. Am eigentümlichsten nahmen sich die kleinen Kornspeicher der Seri aus, der becherförmige, aus Ton geformte Sammelraum, der oft kunstvoll mit Gesimse und stufenweise übereinander folgenden Ringleisten und Hohlkehlen verziert ist, ruht stets auf einem einzigen hohlen Pfahl, so dass man am Stamm hinaufklettern muss, um das deckelartige überhängende Strohdach abheben zu können. Die schon erwähnte Vorliebe für Grashalme, die durch die vielfältig durchbohrten Nasenflügel gesteckt werden, kennzeichnet auch die Seri-Weiber. Selbst Männer folgen ihrem Beispiel. Manche Weiber hatten durch die Unterlippe einen langen Bleistab gesteckt, der mehrere Zentimeter lang herunterbaumelte. Die Jagd in den benachbarten Wildnissen muss sehr ergiebig sein. Nirgends fand ich derartige Massen von Jagdtrophäen angehäuft wie in den Weilern der Seri. Sie errichten aus gegenseitig sich stützenden Baumästen hohe Gestelle, um daran hunderte von Büffelhörnern und Schädeln zu befestigen. Man trifft diese fast vor jeder Hütte. Sehr häufig waren auch die Hornkronen verschiedener Antilopenarten, dann Schädel von Warzenschwein und Pavianen. Selbst Löwenschädel fehlten nicht. Von dem Adlan ging es nach Osten zum Bongoland zurück. 3 Tage lang durch eine böse, wasserarme Wildnis. Der Pongo-Fluss bildet fast genau die Grenze zwischen quellreichem und quelllosem Gelände. Die letzten Hütten mit dem letzten Wasser waren bereits 7 Kilometer hinter dem Pongo erreicht. Weiterhin konnten vereinzelte Wasserlachen immer nur nach langem Suchen ausfindig gemacht werden, um Trinkwasser zu gewinnen. Die erste Strecke in der Wildnis führte ununterbrochen durch Wald, ohne einen einzigen Wasserzug. Nach vielem Suchen fand man eine Pfütze, aus der behutsam die Oberfläche abgeschöpft werden musste, wollte man überhaupt ein wenig Wasser erhalten. Es war ein ekelhafter Suhlplatz von wilden Büffeln und Ebern, voll von den Losungen dieser Tiere, ein Gemisch von Sumpfmoder und ammoniakhaltigem Wasser. Man ließ die Schlickmasse durch Trichter laufen, durch Kochen verlor sich ihr scharfer Geruch. Erst 5 Kilometer weiter stießen wir auf einen von dichtem Buschwerk umstandenen Wasserlauf mit ziemlich klarem Wasser. Eine obdachlose, andauernde regnerische Nacht machte nach den vorangegangenen heftigen Regengüssen das Maß meines Elends auf diese an Entbehrungen aller Art überreichen Reise voll. Da alle Versuche, ein Lagerfeuer anzuzünden, misslangen, musste ich am folgenden Morgen, halb erstarrt und immer noch im Regen, den jetzt schlüpfrig gewordenen Weg fortsetzen. Nirgends aber habe ich ein so lustiges Völklein kennengelernt wie die Seri, die mir als Träger beigegeben waren und die mich aufheiterten. Kein Missgeschick, keine Müdigkeit, weder Hunger noch Durst vermochten etwas über den unverwüstlichen Humor dieser Neger. Wurde unterwegs gerastet, so begann das Scherzen erst recht. Sie spielten miteinander wie ausgelassene Kinder. Bald stellte der eine oder der andere ein wildes Tier vor, das die übrigen jagten. Bald neckten sie sich mit allerhand Schabernack. Besonders belustigend war die Darstellung der Schildkröte, deren unbeholfene Bewegungen sie auf allen Vieren nachahmten. Derart vergnügten sich die Seri mit leerem Magen. Wenn wir Hunger haben, so sprachen sie, dann singen wir, um ihn zu vergessen. Die folgende Woche verlief ohne Zwischenfälle, und am 19. Februar begrüßte ich nach 49-tägiger Abwesenheit und einer Wanderung von 876.000 Schritten wieder meinen alten Freund Chalil, der mich und die meinigen in schönen neuen Hütten unterbrachte. Ende von Kapitel 23, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 24 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurth. Kapitel 24. Der Sklavenhandel. Noch nie mochte der Sklavenhandel auf der Straße nach Kordofan so geblüht haben wie im Winter 1870 bis 71, als ich, ein Augenzeuge, mich an seinen Quellen befand. Sir Samuel White Baker war, auf Empfehlung des Prinzen von Wales, vom ägyptischen Vizekönig Ismail zum Gouverneur der neu geschaffenen Äquatorialprovinz ernannt worden. Diesen Posten hatte er von 1870 bis 1873 inne. Im Sommer vorher hatte er mit der endgültigen Säuberung der oberen Nilgewässer vom Sklavenhandel begonnen, indem er seine Tätigkeit durch Wegnahme aller sklavenführenden Barken eröffnete. Mögen seine Maßnahmen dazu beigetragen haben, das Zusammenströmen der Gelaber aus Kordofan zu vermehren. Oder mag der Mangel an Baumwollstoffen, der um jene Zeit in den Seriben herrschte, ihren Unternehmungsgeist besonders angeregt haben, mag vielleicht auch die Anwesenheit ägyptischer Truppen im Bahr el-Ghazal-Gebiet ihrer Habgier neue Quellen der Bereicherung in Aussicht gestellt haben. So viel steht fest, dass weder Baker noch der Generalgouverneur in Khartoum an eine Überwachung der Ortsbehörden in Kordofan dachten. Wie ich aus dem Munde Siebers selbst erfuhr, hatten im Laufe des Winters zwei über Schecker eingetroffene große Karawanen 2000 kleiner Unternehmer ins Land gebracht. Anfang Februar langte abermals ein Zug an, der auf 600 bis 700 Köpfe geschätzt wurde. Ihre Waren bestanden hauptsächlich aus Ballen von Baumwollstoff. Groß war auch die von den Sklavenhändlern abgesetzte Menge Vorderlader, meist gewöhnliche Doppelflinten belgischen Ursprungs im dortigen Wert von 10 bis 20 Maria-Theresien-Talern. Außerdem führten sie allerhand Kleinkram mit sich. Alle diese Händler bedienten sich der Esel, auf deren Rücken sie, man kann getrost sagen, den größten Teil ihres Lebens verbrachten. Solch ein Eselein kann seine 10 Stück Zeug aufnehmen und den Reiter noch obendrauf. Der Esel wurde im Gebiet der Seriben gegen 1 bis 2 Sklaven eingetauscht, mit den Zeugen wurde ihrer 3 erzielt, so dass ein blutarmer Kleinkrämer, der mit 25 Talern Wert an Waren und mit einem Esel ins Land kam, mindestens 4 Sklaven erstehen konnte, die in Khartoum einen Erlös von 250 Talern ergaben. Der Rückzug wurde zu Fuß angetreten und die Sklaven mussten den nötigsten Reisebedarf tragen. Neben diesen kleinen Leuten fehlte es nicht an größeren Unternehmern, die mit vielen Esel- und Ochsenladungen dahergezogen kamen, einige bewaffnete Sklaven mit sich führten und alljährlich einen Umsatz von einigen 100 Sklaven zu machen wussten. Solche hatten denn auch in den größeren Seriben ihre Vertreter oder Geschäftsfreunde, die über eigen Haus und Hof verfügten. Die Vertreter waren meist Faki, eigentlich heißen so nur die Rechtsgelehrten des Islam, aber im Sudan werden auch gewöhnliche Priester und alle des Schreibens kundigen Leute so genannt. Von Seriba zu Seriba wandernd durchzogen sie das Land. Ihr zweites Wort war Allah. Allein die fand ich unbarmherziger die Sklaven behandelt als von diesen glaubensstarken Männern. Bei einem Transport befanden sich etliche elende, zu Gerippe abgemagerte Mitu-Sklaven, die kaum imstande waren, den ihnen am Hals befestigten Balken, die Scheba, nachzuschleifen. Eines Morgens wohnte ich einem Auftritt bei, den wiederzugeben sich die Feder sträubt. Man hatte einem Sterbenden aus seiner Hütte geschleift und mit grausamen Peitschenhieben, die ebenso viel weiße Streifen auf seiner welken Haut zurückließen, prüfte man unter Fluchen und Schmähungen, ob er noch ein Lebenszeichen von sich gäbe. Dabei spielten die Sklavenknaben aus dem Gefolge der Faki mit dem noch deutlich röchelnden Körper förmlich Fangball. Stimmen wurden laut, der Unglückliche verstelle sich nur, um unbemerkt entfliehen zu können. Er wurde in den Wald geschleppt, wo ich nach einigen Wochen seinen Schädel fand. Das Treiben der kleinen Händler wurde bedeutend dadurch erleichtert, dass überall Gastfreundschaft herrschte. Außer den Söldnern der verschiedenen Handelsgesellschaften, ihren Verwaltern, Vertretern, Schreibern, Lagerhaltern und anderen Beamten befand sich eine fast gleich große Anzahl von Landsleuten und Glaubensbrüdern in diesen Ländern, die als kostenfreie Mitesser von der Arbeit der Neger zehrten. Hätte man all das unnütze Gesindel, unter dem sich viele davongelaufene Sträflinge oder solche befanden, die eine Strafe zu befürchten hatten, aus dem Lande schaffen können, so wäre Futter genug vorhanden gewesen für die ägyptischen Truppen, selbst wenn man 10 Regimenter ins Land geschickt hätte. Wie im ägyptischen Sudan, so kostete auch in diesen Ländern das Reisen so gut wie gar nichts. Jeder Ankömmling wurde in der Seriba bewirtet und erhielt überdies Korn für Esel und Sklaven. So zogen die Gelaber durchs Land bis zu den Flüssen Rohl und Tiermit. Vor Eintritt der Regenzeit fanden sie sich alle wieder in den gemeinsamen Sammelplatz des Westens im Demsiber zusammen, um die Karawane nach Kordofan auszurüsten. Die sesshaften Sklavenhändler in den Niederlassungen des Westens pflegten, weiter in die Negerländer einzudringen, als das Seribengebiet reicht. Fast alle wandten sich zu Mofio, dem großen Niamniam-König des Westens, begleitet von ansehnlichen Banden, die sie aus ihren besten Sklaven zusammensetzten. Die Sklavenvorräte Mofios schienen unerschöpflich zu sein. Tausende wurden alljährlich aus seinem Gebiet ausgeführt, teils stammten sie aus den ihm unterworfenen Sklavenstämmen, teils ließ er sie auf Plünderungszügen in den benachbarten Gegenden zusammenrauben. Der übliche Preis für junge Sklaven beiderlei Geschlechts von der Klasse der Sitasi, daher 6 Spannen, etwa 1,25 Meter hoch, also Knaben und Mädchen von 8 bis 10 Jahren, stellte sich auf 7,5 Maria Theresientaler, entsprechend dem Wert des dafür hier geforderten Kupfers in Khartoum. Ausgewachsene, kräftige Sklavinnen waren etwas billiger. Alte Weiber hatten so gut wie gar keinen Wert. Erwachsene Männer wurden sehr selten als Sklaven verkauft, wegen der Schwierigkeit ihrer Bändigung. Der Bedarf an Sklaven innerhalb der Seriben des von mir bereisten Gebiets war so groß, dass er für sich schon einen schwunghaft betriebenen Handel ins Leben rufen musste. Im Durchschnitt konnte man 3 Köpfe auf den Mann rechnen. Eine Schätzung der zum Privatgebrauch im Gebiet selbst dienenden Sklaven auf 50.000 bis 60.000 mochte nicht zu hoch gegriffen sein. Diese Privatsklaven gehörten zu folgenden Gruppen. Erstens Knaben von 7 bis 10 Jahren, die zum Gewehr und Patronentragen dienten und von denen jeder nubische Söldner wenigstens einen besaß. Zweitens Faruch, auch Bassinger genannt, mit Gewehren bewaffnet. Eine Art schwarzer Schutztruppe, deren Bestimmung es war, alle Raub-, Kriegs- und Handelszüge der Nubier zu begleiten. Ihnen fiel im Krieg die Hauptrolle zu. Sie suchten die Negerdörfer nach Korn ab, trommelten die Träger zusammen und durchstöberten die Wildnis nach Widerstrebenden. Sie mussten Sklaven einfangen und den eigentlichen Kampf mit den Wilden bestehen. Die Faruch besaßen Feld, Weib und Kinder in den Seriben. Die Älteren hielten sich sogar ihre eigenen Sklavenjungen zum Gewehrtragen. Einen großen Zuwachs erhielten sie nach jedem Niamniam-Zug, da sich im Verlauf solcher Expeditionen stets zahlreiche junge Eingeborene freiwillig den Nubiern anschlossen, zufrieden, ein Hemd und eine Flinte zu tragen. Mir selbst gingen aller Orten solche Anträge von jungen Negern zu. Drittens, eine dritte Gruppe bildeten die Haussklavinnen. Jeder Soldat hatte eine oder mehrere. Im letzteren Fall wird eine zu seiner Favoritin. Die anderen haben Mehl zu bereiten und zu backen. Diese Sklavinnen gehen aus einer Hand in die andere, eine der Hauptursachen zur schnellen Verbreitung ansteckender Krankheiten. Alles Dichten und Trachten der nubischen Söldner dreht sich um Sklaven und Sklavinnen. Entbrannte ein Streit, so konnte man sicher darauf rechnen, dass es sich um eine Sklavin handelte. Eine Sklavin ist entflohen, diese Worte weckten mich 100-mal aus dem Schlummer. Eine der Hauptbeschäftigungen der Seribenbewohner war das Wiedereinfangen. Bei einsklavigen Soldaten hatte die Sklavin das Wasser vom Brunnen in einem riesigen Kruge auf ihrem Haupt herbeizutragen. Sie wusch, rieb das Korn, machte den Brei an, fegte Haus und Hof mit ihren Händen, diente auch als Lastträger, um Holz herbeizuholen oder auf Reisen den Plunder ihres Herrn fortzuschaffen. Die größeren Leute hatten für jede dieser Arbeiten ihre eigenen Sklavinnen. Sie ließen sich, wenn sie über Land reisten, Gewehre, Pistolen und Schwerter, jedes einzelne von einem besonderen Sklaven nachtragen. Auf 100 Soldaten rechnete man während des Niamniam-Zugs 300 Sklavinnen und Knaben. Das rohe Zerreiben des Korns mit Hilfe eines kleineren Steins auf einem größeren gestattete einer Sklavin selbst bei anstrengendster Tagesarbeit nur für den Bedarf von etwa 6 Menschen zu sorgen. Eines der abscheulichsten Bilder aus meinem Wanderleben stellt die unten stehende Zeichnung dar. Eine neu eingefangene Sklavin, beständig bewacht von einem Knaben, hat den Hals in das schwere Joch der Scheba geklemmt. Sie war zu der harten Arbeit des Mehlreibens verurteilt. Der Knabe hielt das Joch in die Höhe, um ihr die Bewegung zu ermöglichen. Zum Feldbau dienten die alten Sklavinnen, die zu den übrigen Arbeiten untauglich waren. Für das Ausraufen des Unkrauts reichten ihre Kräfte immerhin noch aus. Bei der Ernte wurde allerdings auch die Mithilfe der Faruch in Anspruch genommen. Frondienste zum Ackerbau wurden von den Eingeborenen nirgends gefordert. Sie würden aber weniger nachteilig gewirkt haben und weniger zu bedauern gewesen sein als die schreiende Willkür, mit der jeder Seribenverwalter Kinder in den Dörfern aufgreifen ließ, um sie an die Gelaber zu verkaufen. Die Oberverwalter waren in vielen Fällen im Hause ihrer Herren aufgewachsene Sklaven, da auf solchen Posten nur zuverlässige Leute gebraucht werden konnten. Als minder zuverlässig erwiesen sich die Unterverwalter und Vertreter in den Filialserieben. Die Sklavenhändler wussten dies wohl und besuchten mit Vorliebe solche Plätze, wo häufig Knaben und Mädchen verschachert werden konnten. Wenden wir uns jetzt den Sklaven zu, die, als eigentliche Ware betrachtet, lediglich zum Zwecke des Gewinns und Gelderwerbs alljährlich aus den oberen Nilländern in die Knechtschaft geschleppt wurden. Das Hauptgebiet waren die Negerländer im Süden von Darfur, die man unter dem Namen Darferit zusammenfasst. Die Völker, die dort seit dem ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts als Beute des Sklavenhandels eine Menschenausfuhr von jährlich 12.000 bis 15.000 Köpfen erdulden mussten, gehörten zu der Gruppe heidnischer Negerstämme, die von den Bewohnern Darfurs Kredi genannt werden. Der Hauptertrag kam aber zu meiner Zeit aus den westlichsten Niamniam-Gebieten, wo Mofio Sklaven raubte, um sie an die Gelaber zu verkaufen. Diese betrieben den Handel durch Kordofan und betraten bei Abu Haras ägyptisches Gebiet. Die anderen Wege gingen unmittelbar nach Darfur, von wo aus zweimal im Jahr Karawanen nach Assiut in Ägypten aufzubrechen pflegten. Zur Entschuldigung der Sklaverei im Orient ist oft die milde Behandlung und das im Verhältnis zu ihrer wilden Heimat glückliche Los der Sklaven hervorgehoben worden. Es ist wahr, ganz im Gegensatz zur Sklavenarbeit bei den Europäern, die den Neger als nützliches Haustier verwerten, ist der Sklave im Orient fast ausschließlich Luxussache. Nur ein geringer Teil wird in Ägypten, häufiger in den sudanischen Provinzen, zur Feldarbeit verwandt. Im Allgemeinen erzieht der reiche Orientale den Neger zum Nichtstun. Pfeifen stopfen, Wasser reichen, Kaffee kochen, sind das Beschäftigungen für einen Mann? Die Sklaverei des Orients mit ihrer guten Nahrung und schönen Kleidung war aber nicht das Einzige, was diese armen Geschöpfe zu erwarten hatten. Denn bis dahin führte sie ein weiter Weg durch Wüsten, Hunger und Mühsal und Seuchen aller Art, denen das frische Blut der Naturvölker am wenigsten widersteht, lichteten ihre Reihen. Das Schlimmste war die Entvölkerung Afrikas. Das Wegschleppen aller jungen Mädchen hatte ganze Länderstrecken, ich habe es in Dar Ferit selbst gesehen, in Wildnis verwandelt. Zwischen Ägypten und England war am 4. August 1877 ein Vertrag zur endgültigen Unterdrückung des Sklavenhandels geschlossen worden. Aber es vergingen noch Jahre, bis innerhalb der ägyptischen Grenzen Sklaventransporte und Sklavenmärkte ganz verschwunden waren. Ich habe Afrika gesehen und habe es noch vor Augen als das große Haus der Knechtschaft, nicht wie es sein sollte, als das ungeheure Gebiet einer freien Mitarbeit an der Gesamtaufgabe der Menschheit, an einem endlichen Sieg der guten Sache und an der Zukunft des schwarzen Menschengeschlechts, werde ich aber nie zweifeln. Ende von Kapitel 24, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 25 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 25. Überraschende Nachrichten aus Europa. Als ich am 19. Februar 1871 in der Seriba Kutschuk Ali eintraf, waren seit meiner Abreise von Suez 2,5 Jahre verflossen. Was ich mir vorgenommen hatte, war vollendet. Aber noch lange musste ich warten, ehe ich zum Meschra und von da auf dem Wasserweg nach Khartoum zurückkehren konnte. Die nächsten 2 Monate verbrachte ich wieder bei meinem Freund Chalil, dessen Hilfsbereitschaft diesmal der mangelhaften Ernährung nicht abhelfen konnte. Es herrschte allgemeine Not und Getreide war fast gar nicht zu beschaffen. Es gab Tage, wo ich nicht einmal eine Handvoll Sorghum für meinen eigenen Gebrauch aufzutreiben vermochte. Tage des Hungers, wie ich sie kaum im Mai des Vorjahres auf dem Rückmarsch aus dem Mangbattu-Lande erlebt hatte. Etwas besser hätte ich es in der Seriba Gattas haben können, in der es mir früher so gut ergangen war. Aber die Erinnerung an das Brandunglück machte mir den Ort verhasst. Ich war fast ausnahmslos auf Fleischkost angewiesen. Dabei kam mir der Wildreichtum der Gegend gut zustatten. Meine Zeit widmete ich fast ausschließlich der Jagd. 25 Stück größeren Wildes, namentlich Antilopen, wurden erlegt, ebenso die massenhaft vorhandenen Rohrratten, fette Tiere von über 1,5 Meter Länge. Sie lieferten einen vorzüglichen Braten. Auch dem Allgemeinbefinden kam die Jagd zugute, denn die damit verbundene Anstrengung machte meinen nervösen Zustand erträglicher. Kopfweh, Niedergeschlagenheit und Mattigkeit wichen nur beim Marschieren. In meine 4 Wände zurückgekehrt, lag ich abgespannt und kraftlos auf dem Lager. Nur ab und zu gewährte mir das Zeichnen von Naturgegenständen Unterhaltung und Abwechslung. Von der ganzen zivilisierten Welt völlig abgeschlossen, hatte ich lange Zeit keine Nachrichten aus Europa erhalten. Erst jetzt vermittelte mir das winzige Briefchen eines Khartoumer Freundes in telegrammartiger Kürze die erste Kunde von den welterschütternden Begebenheiten des Sommers und Herbstes 1870. Ein 1/2 Jahr war der Brief alt. Die übrigen Briefe aber, die aus der Heimat selbst stammten, enthielten nur gleichgültige Dinge. Denn als sie geschrieben wurden, lag Europa noch im tiefsten Frieden und die Khartoumer Sklavenhändler, die ich im Westen angetroffen hatte, wussten noch gar nichts vom Krieg mit Frankreich, von den deutschen Siegen und vom Sturz Napoleons III. In fieberhafter Spannung erwartete ich deshalb die Ankunft Solimans, eines Sohnes von Kutschuk Ali, der am 20. März 1871 die Seriba besuchte. Aber auch dieser reiche, einigermaßen gebildete Mann wusste mir nichts Neues zu melden, als dass bei seiner Abreise von Khartoum im Januar noch keine Friedensnachricht von Europa angelangt war. Recht ergötzlich war die vollständige Unkenntnis meiner Umgebung in politischen Dingen. Selbst der Verwalter Chalil fragte nicht nur nach dem Namen des Generalgouverneurs in Khartoum, sondern schien nicht einmal zu wissen, dass Ägypten ein fast unabhängig regiertes Land sei. Der Name des ägyptischen Vizekönigs war den meisten unbekannt. Man wusste nur, dass Abdul Aziz Khan der Herrscher über alle Gläubigen sei, dem die Könige der Franken als Vasallen dienten. Die einzige Ausnahme machte der Moskau-Imperator, der vor einigen Jahren die unerhörte Dreistigkeit gehabt habe, sich unabhängig zu gebärden. Nun aber habe er, dank der pflichtgetreuen Unterstützung aller Vasallen des Sultans in Konstantinopel, ebenso zu Kreuz kriechen müssen wie ehedem Bonaparte, der fränkische Großsultan. Als die Leute mich und Soliman über Krieg und Frieden im Land der Franken sprechen hörten, verlangten einige zu wissen, was denn das für ein Volk sei, das man Preußen, die Borusli, nannte. Soliman sagte, es ist das Land mit den wenigen Leuten. Er wollte damit sagen, dass Preußen die kleinste der Großmächte sei. Und diese wenigen Leute haben den großen Kaiser der Franken gefangen genommen, dessen Bildnis auf allen Goldstücken zu sehen ist. Ja, er war ein Bösewicht und ihn ereilte die Strafe des Himmels. Ende von Kapitel 25, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 26 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 26. Scharfe Maßregeln gegen den Menschenhandel. Am 21. April sah ich mich genötigt, dem Drängen meiner hungernden Leute nachzugeben und nach der Seriba Ghattas aufzubrechen. Hier empfingen mich höchst unangenehme Eindrücke. Die Menschen waren die Alten geblieben, jene Ekelgestalten, die mit allen möglichen Krankheiten behaftet waren. Diese lebenden Brutstätten des Übels. Man sah sie immer noch in gewohnter Weise umherschwanken zwischen den schiefen, krummen, verfallenen Strohzäunen, zwischen den Haufen von Kehricht, die Fieberlinge, die Räudigen mit geschorenem Haupthaar und mit dem Ausschlag über Kopf und Gliedern. Immer noch herrschte das alte Geächtze und Gestöhne einer schleichenden Grabeswelt. Das Erscheinen des ersten Mondviertels wurde wie üblich durch allgemeines Knallen mit den Gewehren begrüßt. Kugeln pfiffen nach allen Richtungen und die Spitze eines benachbarten Strohdachs fing Feuer. Mit Mühe wurde es im Keim erstickt, aber meine Geduld war zu Ende. Ich drang auf Abfertigung der Barke nach Khartoum und am 4. Juni 1871 war alles marschbereit. Mein Zug bestand aus 50 Soldaten und über 300 Trägern. Wir schlugen den alten Weg zur Meschra ein, verließen aber später die gerade Straße, um auf einem östlichen Umweg für die vielen Träger Nahrungsmittel aufzutreiben. So gelangten wir zu dem großen, vor unserem Herannahen natürlich längst geräumten Murach eines Dinka-Häuptlings. Kaum war das Gepäck niedergelegt worden, als auch schon das Kommando zum Aufbruch aller waffenfähigen Mannschaften gegeben wurde, um einen Viehraub auszuführen. Als ich mich mit meinen wenigen Leuten allein zurückgelassen sah, empfand ich ein Gefühl von Unbehagen. Wären die Dinka über uns hergefallen, wie hätten wir uns gegen Tausende zu verteidigen vermocht? Nach Verlauf einer Stunde kehrten die Räuber triumphierend mit 15 erbeuteten Rindern und 200 Schafen und Ziegen zurück. Der Anführer der Bande war einer der erfahrensten Viehräuber. Sie waren in südlicher Richtung ausgezogen, machten im Walde kehrt, beschrieben einen halben Bogen um den Murach herum und drangen mit einer Linie von Treibern durch die Büsche vor. Kaum eine halbe Wegstunde vom Lagerplatz fiel alles Kleinvieh der Dinka in die Hände der Räuber. Ich habe nie wieder ein so großartiges Schlachten und solche Fresserei gesehen. Zwei weitere Raubzüge folgten, bevor am achten Tag das Lager in der Meschra erreicht war. Ehe wir segelfertig wurden, hatte ich noch manchen Tanz mit den Leuten des Gattas zu bestehen. Es handelte sich für mich vor allen Dingen darum, die Aussätzigen und die Sklaven vom beschränkten Raum meiner Barke fernzuhalten. Ich war gewiss, dass infolge der Anwesenheit Sir Samuel Bakers in den oberen Nilgewässern diesmal mit rücksichtsloser Strenge gegen jede Sklavenzufuhr vorgegangen werden würde. Ich hielt darum meinen Reisegefährten die ihnen hieraus erwachsenden Unannehmlichkeiten vor, falls sie darauf beständen, Sklaven mit sich zu nehmen. Meine Worte waren in den Wind geredet. 27 Sklaven fanden sich an Bord zusammen. Froh, wenigstens die Aussätzigen los zu sein, schiffte ich mich am Nachmittag des 26. Juni 1871 ein. Auch ich selbst war nicht frei von jeglicher Schuld. Auch ich führte mit mir drei Sklaven, einen Pygmäen, einen Bongo und einen Yamyam. Die Ziererei anderer Reisender vermochte ich nicht zu teilen. Sollte ich die Leute, die mir 2 Jahre lang treu ergeben durch die Wildnis gefolgt waren, einem zweifelhaften Geschick überlassen? Wurde ich dadurch etwa zum Sklavenhändler, dass ich sie mitnahm zu den Städten der Gesittung? Sklavenhandel galt auch bei den edelgesinnten Orientalen als ein verächtliches Gewerbe. Sklavenkauf und Sklavenbesitz aber bestanden zu Recht. Mehrere empörende Fälle der Grausamkeit gegen kranke Sklaven während der Flussfahrt enthält mein Tagebuch. Am 29. Juni wurde ein von Ruhr befallener Neger, wie üblich, halbtot über Bord geworfen. Ein grauenvolles Ereignis brachte die Nacht vom 3. auf den 4. Juli. Eine alte Sklavin, die bereits lange an Ruhr gelitten hatte, lag unten im Schiffsraum im Sterben und begann entsetzlich zu stöhnen. Nie habe ich in meinem Leben von einem menschlichen Wesen ähnliche Töne vernommen. Ich hüllte mich tiefer in die Decken, um das grässliche Geheul nicht hören zu müssen. Dennoch drangen bald fluchende Stimmen zu meinen Ohren, ein Plätschern im Wasser und zum Schluss der Ausruf »Marafil, Hyäne«. Es war geschehen. Die grausamen Bootsleute hatten die Ärmste mitten in ihrem Todeskampf über Bord geworfen. Sie wollten ihren Tod nicht erst abwarten, denn alle waren davon überzeugt, dass dieses Weib ein Hyänenweib und eine wirkliche Hexe gewesen sei, deren Verweilen an Bord uns allen Unheil gebracht hätte. Am 5. Juli wurden wir durch das Erscheinen von 4 weiß gekleideten Männern überrascht, die uns lebhaft zuwinkten und zuriefen. Es waren Khartumer Schiffer, die der Mudir, der Gouverneur der Provinz von Fashoda, uns entgegengesandt hatte. Sie teilten uns mit, sein Lager sei ganz in der Nähe, und alle von oberhalb kommenden Barken hätten sich zu ihm zu begeben, damit die an Bord befindlichen Fahrgäste einer genauen Besichtigung unterzogen würden. Wir erfuhren, dass die Truppenmacht, über die der Mudir verfügte, aus 400 schwarzen Soldaten bestand, mit 50 berittenen Bagara und 2 Feldgeschützen. 2 große Barken, die dort lagen, hatten 600 Sklaven an Bord gehabt, die beschlagnahmt worden waren. Zunächst wurden alle Schwarzen und Nicht-Mohammedaner ans Land geschafft, von denen nicht nachgewiesen werden konnte, daß sie schon von chartum aus in die obere nilgegenden mitgenommen worden waren. Jene 600 Sklaven machten nämlich nicht die einzigen Fahrgäste der beiden Barken aus. Diese führten außerdem noch 200 Nubier mit sich. Man vergegenwärtigte sich daraus das Bild, das die vollgefärbten Fahrzeuge geboten haben mussten. Dann wurde alles Eigentum der Gesellschaft von Regierungswegen mit Beschlag belegt. Die Gewehre, die Munition, die Elfenbeinvorräte, alles wurde genau aufgenommen. Besondere Anforderungen stellte der Mudir an die Leistungsfähigkeit seiner Schmiede und Zimmerleute. Diese hatten Tag und Nacht an den Jochbalken und den eisernen Fesseln zu arbeiten, in die der Schiffsführer und diejenigen Nubier gesteckt wurden, die zur Weiterfahrt der beschlagnahmten Barke nicht unumgänglich nötig waren. Nach Verlauf von 2 Tagen war die Arbeit besorgt, und nachdem auch unsere Barke 3 Soldaten als Wache erhalten hatte, durfte die Weiterfahrt vor sich gehen. In Fashoda stand mir eine große Überraschung bevor. Der Generalgouverneur Jafer Pascha hatte mir auf die erste Nachricht von der traurigen Lage, in der ich mich nach dem Brand der Seriba Ghattas befand, eine Menge von Lebensmitteln verschiedener Art nachgeschickt. Diese hätten bis zum Beginn des kommenden Winters in Fashoda liegen bleiben müssen und fanden jetzt unerwartete Verwendung. Das Los der armen Sklaven an Bord unserer Barke hatte sich aber arg verschlimmert. Sie erhielten noch weniger zu essen als zuvor. Den als Wache beigegebenen Soldaten fiel es nicht ein, für die Ernährung anderer zu sorgen, und die ehemaligen Besitzer hatten alles Interesse an dem Wohlbefinden der Sklaven verloren. Diese bekamen noch dazu die Peitsche aus Nilpferdhaut, jetzt von Seiten der Soldaten häufiger zu kosten als früher von ihren Herren. Ununterbrochenes Wehklagen und Gejammer der einen, ewiges Schimpfen und Fluchen der anderen raubten mir den Rest meiner arg geprüften Geduld. Ich ließ ganze Kessel voll Makaroni und Reis kochen für die Armen, aber sie alle satt zu machen vermochte ich nicht. Als wir in die Gegend von Wat Jelal kamen, erblickten wir an einer wüsten Uferstelle unzählige schwarze Punkte, die sich von dem blendenden Sandschaf abhoben. Es waren Sklaven. Auf dem fleißig benutzten, aber unbeaufsichtigten Überlandweg von Kordofan quer durch das Land nach Osten war die Sklavenkarawane hier über den Fluss gegangen, um den großen Markt von Musalemia ohne Hindernis zu erreichen. Am 21. Juli 1871 gegen Sonnenuntergang waren wir an der Vereinigungsstelle des Weißen und Blauen Nil am Ras el Khartum angelangt. Die ganze Fahrt von der Meschra bis hierher hatte nur 25 Tage gedauert. Ende von Kapitel 26, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 27 von Im Herzen von Afrika. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt. Kapitel 27 In die Heimat. Am Tage nach meiner Ankunft in Khartum konnte ich meine glücklich erfolgte Rückkehr telegrafisch melden. Generalkonsulat Germania, Alexandria. Angekommen 21. Juli. Nachricht zu geben per Telegraph nach Berlin, Akademie Braun. Er möge die Mutter benachrichtigen. Sonst nichts nötig. Der Generalgouverneur, Jafer Pascha, empfing mich mit gewohnter Freundlichkeit und räumte mir ein leerstehendes Regierungsgebäude zur Wohnung ein. Aber die rücksichtslose Behandlung, die er meinen treuen Dienern angedeihen ließ, kränkte mich tief. Sie wurden, ohne dass man es mir gemeldet, in Eisen gelegt und unter die Galeerensträflinge gesteckt, während ich mit den 3 Negern allein sitzen blieb. Sie hatten nämlich, ohne mir etwas davon zu sagen, etliche Sklaven mitgebracht, angeblich im Auftrag einiger Freunde daheim, die diese Sklaven ihren Familien zur Unterstützung in der Wirtschaft schenken wollten. Ich beschwerte mich 4-mal beim Pascha ohne die Freilassung erwirken zu können. Erst in der letzten Stunde gelang es mir. In Anbetracht der dreijährigen Dienste meiner Getreuen konnte ich es nicht über das Herz bringen, sie schutzlos der Willkür jener unordentlichen Regierung preiszugeben, die ich über Khartum unmittelbar nach der bald bevorstehenden Abreise des Paschas nach Ägypten hereinbrechen sah. Ich musste die Diener bis Kairo mitnehmen, um ihnen dort Schutz und Straffreiheit zu erwirken. Ich erklärte dem Pascha, wenn er den Sklavenhandel unterdrücken wolle, so möge er dafür Sorge tragen, dass die jetzt gültigen Gesetze im ganzen Land in Kraft gesetzt würden und nicht bloß auf dem Fluss. Was nütze denn eine Beschlagnahme der Schiffe, während beispielsweise in einem einzigen Jahr 2700 Händler aus Kordofan nach Dar Ferit ziehen durften und der Kommandant der ägyptischen Truppen in jenem Gebiet selbst, wie auch all seine Offiziere, sich wie gewerbsmäßige Sklavenhändler benehmen. Am 9. August bestieg ich von neuem eine Nilbarke, um nach Berber zu gelangen. Während ich dort Station machte, hatte ich den Verlust meines kleinen Reisegefährten aus dem Land der Zwerge zu beklagen. Schon in Khartum wurde Nsewue, der Pygmäe, von der Ruhe befallen. Nach dreiwöchentlichem Leiden starb er an völliger Entkräftung. Noch nie war mir ein Todesfall so zu Herzen gegangen, und mein eigener Zustand wurde infolge des erlittenen Kummers derart, dass ich mich kaum fähig fühlte, eine halbe Stunde ohne äußerste Ermattung auf den Beinen zu bleiben, aber die reine Wüstenluft der folgenden Strecke stärkte mich bald. Ich hatte die beiden anderen Negerknaben dazu bestimmt, den Pygmäen als Gespielen zu begleiten. Jetzt hatte ich nur noch für ihr eigenes Schicksal zu sorgen. Den Älteren, einen echten Yamyam, brachte ich in Ägypten bei einem Freund unter, während dem anderen, einem Bongo, in Deutschland eine sorgfältige Erziehung zuteil wurde. Am 10. September 1871 konnte ich die Rückreise von Berber nach Suakin auf dem vor drei Jahren begangenen Weg fortsetzen. Meine kleine Karawane legte die Strecke in 14 Tagesmärschen zurück und erreichte ohne Unfall das Meer. Als ich von dem Gipfel des 1043 Meter hohen Ataba auf die kurze Strecke herabschaute, die mich noch von dem endlosen Blau des Meeres trennte, da bewegten mich Gefühle, wie sie nur der Wanderer kennt, der lange im Inneren schwer zugänglicher Erdteile geweilt hat. Am 26. September schiffte ich mich in Suakin ein, um nach viertägiger bequemer Meerfahrt in Suez an Land zu steigen. Nach einer Abwesenheit von 3 Jahren und 4 Monaten betrat ich am 2. November 1871 in Messina wieder europäischen Boden. Ende von Kapitel 27. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Ende von Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurth.